Super gut. Grüß Gott, grüß Gott. Oh, wir haben heute Ducking an. Das ist ja mal interessant. Oh. Das heißt, wir können mal ins Intro reinreden. Das heißt was? Also, ich hab schon gedacht, jetzt müssen wir alle hier mit Duckface sitzen. Ah, wir haben heute das Fucking an. Darkroom Duck. Ja, genau. Heute ist nämlich der 32. Stammtisch-Podcast, Episodentitel Fuckfaces for Ducking. Okay, ich glaube, der Episodentitel überlegen wir nochmal. Ja. Ja, da arbeiten wir nochmal dran. Der Wastel ist am Start. Ja, hi, servus. Der Kai ist dabei. Servus. Ich bin der Jens und das ist unsere Weihnachtsepisode, würde ich sagen. Ja, wir müssen noch vielleicht noch eine Jahresendepisode machen, mal gucken, ob wir das noch hinbekommen oder eine Neujahrsepisode. Du bist doch gar nicht da. Doch. Bis zum Jahresende, oder? Ja, doch, doch. Ich bin am 27. wieder hier. Ja. Okay, gut. Aber du musst doch mal sagen, wo wir sind. Wir sind hier in der Future Man Cave vom Wastel. Ja. Future Man Cave, das ist ich, gut. Ich will nicht in einer Man Cave leben. Ey, ich find's echt richtig, hat echt Potenzial für eine Man Cave, ja. Was ist denn ein Man Cave genau? Ja, Man Cave ist praktisch, wo... Das ist aus einem Film, den ich nicht kenne, glaube ich. Sorry. Der Kai. Okay. Hat alles kaputt gemacht. Jetzt sauen wir gerade erstmal hier alles ein. Moment, mach mal nicht so schnell. Ja, ja. Ah, der Bissig war, ey. Das gute Bier. Warte, nicht einschenken. Ja. Warte noch, schau mal, hier ist alles nass. Ja, ich bin ja schon vorsichtig. Eieieiei. Warum ist das denn so geladen hier? Was ist denn da los? Bist wahrscheinlich hierher gelaufen, oder? Ja, und das andere Bier haben wir ja auch schon aufgemacht gehabt. Das lag jetzt schon eine Stunde fast im Kühlschrank. Der Braukatz, den hatten wir schon mal. Nee. Doch. Hatten wir schon mal? Der Braukatz, ja sicher. Aber ich glaube nicht das, oder? Wir hatten ein anderes, oder? Haben wir ein bisschen Sauerei gemacht, Wastel. Ja. Wastel. Ach, solange das Equipment nicht kaputt ist. Nee, alles gut. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ist für die Kinder schon mal der Teppich mit Bier gesegnet? Ja. Ja, Bier. Oh, guck mal, hier dreht sich alles. Ich bringe da auch noch mal ein bisschen Zebra mit, ja. Langsam. Ja, langsam. Aber wo waren wir? Wir waren bei der Man Cave stehen geblieben. Ja, was ist das genau? Eine Man Cave ist praktisch, ja, wie es der Name sagt, ein Raum oder eine Höhle. Eine Höhle. Für den Mann. Und, ja, aber das scheint irgendwie so ein stehender Begriff zu sein. Ja, also Man Cave, so klassisch aus dem der Hollywood, die Hollywood Man Cave ist praktisch. Kommt aus dem anglosächsischen Raum, oder? Das Wort, dachte ich mir. Ist ja also ein Raum, wo der Mann, vielleicht der Familienvater oder auch der Junggeselle. Der Patriarch. Der Patriarch praktisch einen Raum hat, um sich zurückzuziehen und. Wo er dann nach Wahl und Gusto praktisch den Raum eingerichtet hat. Also wenn du jetzt ein großer Zigarrenfan bist, hast du vielleicht eine Zigarrenlounge. Wenn ich hab immer gedacht, sowas heißt Salon. Aber also wie ich es jetzt immer kenne, die Man Cave, dann hast du halt, was weiß ich, den Beamer an der Wand und den Bierkühlschrank und Playstation-Spiele und so weiter. Das hier oben ist noch, quasi, da kommt noch eine Netzdose hin, dass ich da den Beamer umanschließen kann. Also du siehst, der Wastel, ohne es zu wissen, macht er sich unbewusst eine Man Cave hier raus. Ja? Gut, okay. Wo man sich einfach mal zurückziehen kann mit Freunden, so wie wir. Oder die Man Cave zum Podcasten nutzt, ja. So, nachdem wir jetzt hier Sauerei gemacht haben und nur noch ein bisschen was von dem Bier übrig ist, trinken wir es trotzdem. Wir trinken heute ein Trio an Bieren. Und zwar, ein Trio. Und zwar trinken wir drei Biere von. Tristi Biera. Trinken wir drei Biere von Braukatz. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich auch, dass wir das schon mal getrunken haben, aber egal, müssen wir nochmal recherchieren. Wir trinken jetzt die Nummer 1. Das Bier heißt auch wirklich Nummer 1 und das ist das Pale Ale. So, Prost. Zum Wohl. Aber wenn das aufbauend ist, dann steigst du mit dem Pale Ale natürlich eigentlich schon recht stark ein, oder? Ja, es kommt nachher noch ein Red Ale und noch ein Hopcat, heißt das andere. Analog zum Bobcat. Mhm. Aber das ist relativ, was ist denn das Gegenteil von bitter? Mild. Mild. Also, dieses Pale Ale besticht durch eine goldgelbe Farbe, Spezialmalze und Hopfensorten wie Mandarina, Bavaria, Tettnang, Tettnange, Tettnang Perle, Tettnang Hallertauer mittelfrüh verleihen dem Braukatz Pale Ale sein unwiderstehliches Aroma. Kommt aus dem Allgäu, aus Nesselwang. Mittelfrüh also. Kann man mal trinken, oder? Ja, ich finde es lecker. Jo. Okay. Ein bisschen wenig. Ja, gut. Das war jetzt meinem Chaos beim Einschenken. Ja, gut. Geschuldet, ja. Geschenkt. Du warst, die Vorfreude war groß. Die Vorfreude war so. Solange das sonst nicht passiert. Apropos übrigens Duckface und Fuckface und so, ne? Ja. Ich habe letztens irgendwie ein Bild gesehen, so ein Google Maps Screenshot, irgendwie so eine Routennavigation. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Von Petting nach Titting. Genau, von Titting nach Petting über Fucking nach Wedding. Ach so. Schön. Ja. Wahrscheinlich startest du davor aber noch in Kissingen, oder? Ja, stimmt. Das wäre natürlich auch noch nicht schlecht gewesen, ja. Kissing, Petting. Kissingen, Titting, Petting. Ich kenne bloß den Wedding. Ich kenne auch den Wedding. Den Gramschatzer Schamkratzer. Der wird dort verkauft, ja. Ja, bestimmt. Das ist Rathof Gramschatzer, weil. Diese Rückenkratzer. Den machst du dann aber noch klein, sodass du ihn auf den Zeigefinger draufkriegst. Genau. Und dann kannst du dir die. Kannst du einen Yogi machen, ja. Kannst du einen Yogi machen. Da brauchst du aber noch so ein automatisches Riecherlebnis. Statt Riechsalz. Ammoniak sollst du ja nicht mehr, weil das alles schön einmal. Achso, übrigens Ammoniak, ne? Ja. Wusstet ihr schon, dass in H3 dass Ammoniak wenn man das in die Lunge bekommt, und zwar in Form von Schweinemast Sälen sozusagen, dass das gut gegen Asthma und irgendwie so, na, wie heißt das, Allergien und so ist. Also kleine Kinder beispielsweise werden häufig zu Schweinezüchtern zum Spielen gebracht. Mhm. Frische Landluft. Ja, genau. Also ich hatte als Kind Keuchhusten und mein Bruder auch gleichzeitig. Und was das wirklich Interessante war, wir wurden vom Arzt nach Weihenstephan geschickt und mussten da über den Gärbottichen quasi Gärdämpfe inhalieren gegen den Keuchhusten. Ob es wirken mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber nachdem ich neulich bei da an der Wiesen beim Hacker war und die so eine Kleinbrauanlage da im Keller unten haben und das Ding echt hermetisch abgeriegelt ist, dass da kein Mensch auch nur ansatzweise an die Bottiche hinkommt, habe ich mir Fragen gestellt. Wie wir da mit unserem Keuchhusten so voll in die Weihenstephaner Bierbottiche reinhusten. Es sind halt einfach 30 Jahre dazwischen, ja. Ja. Ja. Bei meinem Onkel. Aber da ist früh die Liebe zum Bier gewachsen, wenn die dann Keuchhusten beseitigt hat. Ja. Also wenn irgendwer da draußen, dessen Eltern circa 1984 Keuchhusten hatten, ich war's. Ja. Sehr gut. Ja, aber ich meine, die Zeiten haben sich echt geändert. Ja? Also wenn ich mir das anschaue, irgendwie den Bauernhof von meinem Opa, der hatte so gut wie keine Hygienemaßnahmen, also keine großen, ja. Natürlich haben die aufgepasst, dass niemand irgendwie in die frische Milch gieselt oder da irgendwie Ratten oder so drin sind, ja. Aber heute, wenn du auf den Hof gehst, gut, heute ist das ein Schweinemastbetrieb, ey, da, weißt du, da gehst du irgendwie rein, musst dich erstmal komplett desinfizieren und irgendwie. Das will aber das auch ist eigentlich, ich hab verstanden, dass es eigentlich nur bei dem bei Geflügel so extrem kritisch ist. Also das ist anscheinend auch gerade beim Schlachten, dass da wohl du insbesondere beim Geflügel extrem aufpassen musst, ja? Na, die Frage stellt sich doch ein Stück weit, warum? Also geht es da eher um die, sag ich jetzt mal, generelle Geflügel- oder Schweinegesundheit oder ist der entscheidende Punkt an der Sache einfach die Produktionseffizienz, dass du dir einfach Krankheitsausfälle bei den Tieren nicht leisten kannst und produzierst die auch mit Antibiotika voll? Ja. Ja, das ist sicher auch ein Aspekt, ja. Gut, bevor wir jetzt wieder hier in das Fleischthema aus der letzten Folge abdriften, was ich übrigens sehr interessant fand, um es nochmal nachzuhören, und auch tatsächlich auch von Vegetariern ein gutes Feedback bekommen habe. Ah ja, okay. Von, von meiner Frau beispielsweise. Okay. Ja. Was hat sie denn gesagt? Also ohne da jetzt abzudriften, bloß weil es mich gerade interessieren würde. Naja, ich habe halt eigentlich gedacht, dass das eine Folge für sie ist, wo sie keinen Bezug zu hat. Überhaupt keinen Bezug zu hat und sich vielleicht noch ekelt oder keine Ahnung. Also, dass sie das einfach nicht interessiert oder sogar abstoßend fand, aber das war nicht der Fall. Okay. Sie hat gesagt, das war eigentlich mal ganz interessant, aber hat sie jetzt, also sie hat jetzt nicht so, oh, das war eure beste Folge aller Zeiten. Nein, das habe ich auch gar nicht, mir ging es eher darum, wie ein Vegetarier das aufnimmt oder irgendwie eher vom anzeitlichen Aspekt. Genau, darum, das war so ihr erstes Feedback. So. Hm. Ah ja, finde ich interessant, ja, Innereien. Ja, würde ich selber nie essen, aber ich finde, wenn man Fleisch isst, dann sollte man sich da schon mal mit befasst haben, weil es geht ja irgendwie auch tatsächlich um so eine ganzheitliche Nutzung, wenn man schon so ein Tier meint. Macht, ja. Tod macht. So. Wir müssen aber noch ganz kurz sagen, der Joe ist heute nicht dabei, der ist leider kurzfristig krank geworden. Ja, richtig, genau, das hatte ich vergessen zu sagen. Den grüßen wir ganz lieb, auch wenn der nie die Folge hört wahrscheinlich, aber trotzdem sagen wir liebe Grüße. Ach, der sagt immer nur, dass er es nicht hört. Nee, ja, der will einfach nicht sagen, dass er uns liebt. Und dass er auch ein bisschen eitel ist. Das ist jetzt ein guter Test eigentlich. Ja. Du Fucker. Ich glaube, die Wette verlieren wir, ja. Ich glaube, die Wette verlieren. Wer von euch will loslegen hier mit einem Thema? Du hast von letztes Mal noch dein Oberpower-Thema. Ich habe tatsächlich noch eins. Ich weiß leider nicht mehr genau, was auf dem Flipchart stand, weil ich finde, es war so schön ausgedrückt. Es ging irgendwie um eine alternative Erklärung von. Nicht irgendwie das Flipchart fotografiert, damit wir die Themen übernehmen können? Wohl nicht, ja. Nee. Es ging irgendwie um so eine alternative oder soziologische Erklärung alternativrechten, rechtskonservativen Bewegungen, die wir jetzt irgendwie überall so sehen. Ja. Und ich habe da was ganz Interessantes gelesen, und zwar von einem Soziologen, Andreas Reckwitz. Es nannte sich zwischen Hyperkultur und Kulturessentialismus die Spätmoderne im Widerstreit zweier Kulturalisierungsregimes. Und folgende These ist eigentlich ganz schnell zusammengefasst. Die These behauptet oder lautet wie folgt: Wir leben in einer Welt, in der es im Grunde genommen zwei kulturelle Regime gibt oder zwei, ja, kulturelle Klassen, das er aber nicht als klassischen Klassenkampf verstanden haben will, sondern eher so wirklich als, ja, Kulturregime. Und zwar auf der einen Seite die alte bürgerliche Klasse, die tendenziell eher bürgerlichen, konservativen Werten anhängt, die viel so Identitätsfragen sich stellt, ja, wo eben Nationalstaaten, Lokalpatriotismus, also irgendwie verbunden sein in den Wurzeln, sehr identitätsstiftend ist. Mhm. Und als Gegenspieler dazu sozusagen eine neue Klasse an Kulturalisierung an Menschen, die nennt er, ich glaube, die globale Klasse. Ist auch egal, im Grunde genommen, die globale Klasse, finde ich, drückt es relativ gut aus, nämlich das sind sozusagen Menschen, die eben sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht diese Wurzeln als identitätsstiftend ansehen, sondern dass sie sozusagen ihre Kultur als Essenz aus vielen Teilkulturen sehen, ja, also so weltoffen, als Beispiel, ja, man schaut sich eben Serien im Original auf Netflix an, was könnte ich noch erzählen, man geht eben in, keine Ahnung, im Südiran zum Norditaliener essen, man geht in New York koscher essen oder in Berlin koscher essen und so weiter und so fort. Also man sucht sich sozusagen aus allen Kulturen, die es so weltweit gibt, aus so die Sachen zusammen, die man irgendwie als erstrebenswert und auch human empfindet, humanistisch empfindet, also sozusagen ja eine Kultur der, wie drücke ich es am besten aus? eine Kultur des sich Durchsetzens, des schönen Lebens, ja. Und das soll sozusagen im Widerspruch zueinander oder im Wettbewerb zueinander stehen. Und mir hat das ganz gut gefallen, weil ich finde, das ist nicht so eine, das ist nicht diese einfache Erklärung von, das sind die Zurückgelassenen und wir sind die Modernen. Ja. Oder die Arbeiter und die Aufgeklärten oder, keine Ahnung, such dir noch irgendwelche zwei Antipoden raus, wo es modern gegen, gegen nicht modern oder dumm gegen schlau oder reich gegen arm oder also Globalisierungsgegner gegen Globalisierungsverlierer oder so Kultur geht. Kultur im engeren Sinne oder was irgendwie, also Na, diese Hyperkultur, das war der Begriff für diese globale Klasse sozusagen. Diese Hyperkultur zeichnet sich eben aus durch einen Wettbewerb der Kulturen an sich, ja. Also du pickst hier sozusagen aus allen Sachen, die du halt einfach in einer multikulturellen Welt so zugetragen bekommst, pickst du dir halt sozusagen die Sachen raus, die dir gerade passen. Aber Kultur im Sinne von wirklich Kultur, also du sagst also Musik, Theater, bildende Kunst. Was ist Essen. Kultur? Kultur ist alles, was nicht Natur ist. Ja, ja. Ja, also alles, was wir halt als Ja, Mensch aber Kulturen sind ja mehr Natur als Kultur vielleicht ein Stück weit. Also das sind ja eher, weiß ich nicht, also als Natur würde ich jetzt schon auch empfinden, Sachen, die einfach seit tausenden Jahren so sind. Das ist, sag ich jetzt mal, für mich eher was natürlich tradiertes, als wie jetzt, ja, also ja, weißt ja, du, so ja, archaische ja, Züge ja, oder ja, sowas. Ja, ja, ja, ja. Nee, da, also wie gesagt, darum geht es gar nicht, sondern so also wirklich um dieses, um diese Differenz zwischen, wir beziehen unsere Identität aus diesen alten identitären Begriffen. Die ja. Häufig an den Nationalstaat gekoppelt die sind. Oder? Ganz häufig an den Nationalstaat ja. sind. Wir Deutschen, wir Bayern, ja, ja. wir Münchner. Aber natürlich auch in einer Welt eingebettet. Ja, also nicht per se sozusagen rechtsradikal im Sinne von rassistisch, sondern einfach nur ja, so Kultur als die eine Gruppe, die sich sozusagen nach innen definiert, ja, und das sozusagen der Gegenspieler dazu eben diese Hyperkultur als wir picken uns einfach aus allen Sachen irgendwie raus, das, was wir gerade brauchen und was uns irgendwie als sinnvoll und modern und irgendwie human aussieht und gestalten daraus dann sozusagen unsere eigene individuelle Identität, unser eigenes individuelles Leben, also ganz viele kulturelle Einflüsse, die wir dann sozusagen annehmen und in uns zur Geltung kommen lassen, weil sie sich einfach irgendwie in dem Wettbewerb der Kulturen uns gegenüber als positiv gezeigt haben. Ja, das Interessante ist ja, dass also weiß ich, dieses Hyperkultur heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass das überhaupt nicht mit diesen, wie ist der Gegenbegriff dann, konservativer? Er nennt es hier Kulturessentialismus, aber im Grunde genommen würde ich das schon fast auf ja, das ist halt so schwer zu benennen. Ja, ja egal, also sagen wir mal der konservativen Kultur. Kultur der Identitären. Oder wie auch immer, aber weil der Punkt ist für mich der, wenn du jetzt mal dir auch heutzutage das anschaust, und gerade hier in München ist, finde ich, ein gutes Beispiel, dann hast du natürlich Leute, die genau das, was du eben beschrieben hast, vielleicht sich Kultur oder Elemente aus anderen Kulturen picken, sei es jetzt, was du sagtest, Netflix, Originalserien schauen, aber die dann ja trotzdem auch auf Elemente zurückgreifen, die du eher diesen konservativen Kulturen zuordnen würdest. Also die gehen die Leute trotzdem in Tracht aufs Oktoberfest oder sowas, ja. Also und das schließt sich ja gar nicht aus. Ich finde das gar nicht so den Konflikt jetzt. Also nein, ich glaube, du musst noch viel früher anfangen. Also ich denke, wir müssen vielleicht mal irgendwie den Begriff des Konservatismus irgendwie mal definieren. Also ich meine, die Frage ist für uns, wo unsere Eltern, sage ich jetzt mal, zur Hippie-Zeit vielleicht aufgewachsen sind, wenn wir uns konservativ also den Begriff konservativ auf unsere Eltern beziehen würden, dann wäre für uns das, was eigentlich volksläufig als vollkommen liberal und freigeistig gilt, wäre eigentlich der konservative Wert für uns. Macht ja keinen Sinn. Das ist ja nicht das, was man jetzt generell unter konservativ versteht. Ja. Das heißt, die Leute, die jetzt so als konservativ gelten, die beziehen sich ja auf Werte, die sie unter Umständen bestenfalls bei ihren Großeltern, wenn überhaupt noch selbst vorgelebt bekommen hat. Also ich denke, dass da rückblickend, wenn du selber keine Bezugsperson mehr zu diesem Wert hast, dass dann in diesem Moment du anfängst, unglaublich bei vielen Dingen zu romantisieren und einfach hergehst und sag jetzt mal Dinge hochhältst, wofür sag jetzt mal, nach denen vielleicht vor 70, 80 Jahren kein Hahn gekräht hat. Und da versteifst du dich dann vielleicht ein Stück weit irgendwie und hörst auf, irgendwie neue Impulse damit wahrzunehmen. Jetzt sind wir wieder bei diesem Begriff konservativ und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der angebracht ist, weil ich finde, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem, was wir bei diesen ganzen neuen Rechten sehen, also AfD, Trump, Tea Party, Wilders, Le Pen, Brexit, wobei Brexit würde ich vielleicht nicht nochmal als neue Rechte definieren, ja. Ja, wobei da schon auch eine gute Portion also, Nationalismus beim Brexit auch mit. Ja, richtig, genau. Aber was die ja, also die sind ja einfach viel härter als nur konservativ. Die sind ja eigentlich sozusagen. Also konservativ heißt ja im ureigentlichen Sinne bewahrend. Genau, erhaltend, ja. Ja. Erhaltend, bewahrend. Und ja. Dieses erhaltend oder bewahrend, das hat, wie du gerade sagst, also nicht zwangsläufig was mit etwas zu tun, wo du eigentlich ein System nicht erhalten und bewahren, sondern radikal umkrempeln willst. Ja, beziehungsweise es in einen Zustand zurückversetzen willst, wo du der Meinung bist, dass dir dein jetzt sind wir über deinem Romantisieren. Dass dir ein romantisierendes Weltbild, das irgendwie dass das Realität mal war, ja. Ich meine, du gehst halt her und sagst halt irgendwie, ja, dieses, keine Ahnung, diese Globalisierung, die kann ich nicht brauchen, aber trotz allem willst du im Internet surfen. Also das ist halt irgendwie. Ja. Das so. Ich hab einen Kollegen, der ist begeisterter und glühender AfD-Anhänger. Ja. Moment. Da möchte geht, ich gerne, geht noch weiter. Mal Mäuschen sein, geht wie ihr zwei redet. Nee, ich rede mit dem nicht. Okay. Nein, und dazu noch so, ja, wie ich würde fast sagen, so Maskulinist, ja, also ein ausgesprochener Kritiker von feministischem Gedankengut. Und was macht er? Nimmt 6 Monate Elternzeit. Ja. Was macht? Ganz ehrlich. Nicht konsequent. Ja, vor allen Dingen finde ich auch einfach. Aber wenn du die Familie, ja, als obersten durchaus sehr eigentlich konservativ belegten Wert hast, dann ist das vielleicht ein Stück weit schon nachvollziehbar. Aber ist ja, also so, ich kann das auch so nachvollziehen, ja. Ich bin ja auch ein großer Gegner von dieser Herdprämie, aber in Bayern gibt es die halt einfach und natürlich haben wir die für 2 Monate in Anspruch genommen, ja, weil wir halt einfach berechtigt waren. Also warum soll ich die 300 Euro nicht nehmen, ne? Also den Seehofer, den lasse ich bluten, wo ich nur kann. So, also ich mein, diese Dissonanz gibt es natürlich immer, aber. Aber ich habe jetzt den Artikel jetzt, du hast ihn ja hier nochmal ausgedrückt dabei, jetzt wirklich nur grob überflogen, aber wenn ich das jetzt so grob rauslese, dann also diese Hyperkultur, die fördert eher, sage ich mal, das Thema Diversität und nein, Individualismus so bis zu einem gewissen Grad. Und genau, die Idee dahinter ist sozusagen, du pickst dir einfach aus allen Kulturen das raus, was für dich am sinnvollsten ist. Ja, also du willst halt eher dann als Individuum agieren oder individuell sein. Und genau. Das andere, der sucht eher, also die andere nach Kultur, Identität in der Gruppen. In der Masse, genau. Oder in Gruppen, ja. Genau. Das sind ja so die zwei verschiedenen Pole. Genau. Und die Frage ist, ob man sozusagen diese soziologische Erklärung von Kulturkampf auf dieses Phänomen der neuen Rechten anwenden kann. Also ich, unter diesem Aspekt finde ich das schon durchaus, sag ich jetzt mal, sehr bemerkenswert, weil so habe ich es auch noch nicht überlegt, dass ich, wenn ich jetzt so ein, sag ich jetzt mal, sehr konservativer Typ wäre, könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen, dass ich durchaus die Akzeptanz von oder die Existenz von anderen Kulturen akzeptieren kann, aber dass ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich so wäre, ein Problem mit diesem eklektischen überall sich was zusammenpicken und sich damit in meiner Sicht wahrscheinlich selbst verneinend, dass ich damit ein Problem hätte. Das könnte ich mir vorstellen. Weil es so beliebig ist. Hä? Ja. Genau. Und dass man das dann sozusagen als nicht identitätsstiftend und beliebig eben ansieht, ja. Ich meine, das Problem ist, dass du halt zum Schluss. Also nichts Halbes und nichts Ganzes, so nach dem Motto. Du ja, das, wenn du halt viele Sachen zusammenpickst, dass halt zum Schluss so ein Einheitsbrei vielleicht rauskommt. Genau. Ich war ja vor kurzem. Ja, ist es nicht abgrenzend, das ist das Thema. Ich glaube halt, wenn du dir halt so Dinge rauspickst, dann hast du, wie der Wassel sagt, kannst du negativ sagen, so ein Mischmasch. Auf der einen Seite sagen, ja, von allem etwas, das Beste so. Und aber du hast nicht so ein scharfes Profil, so nach dem Motto, so schwarz oder weiß, sondern du pickst dir halt das raus, was du willst. Und wenn du die andere Gruppe dir anschaust, die dann halt sich auf gewisse Werte beruft, die für alle in der Gruppe dann gleich sind, dann hast du irgendwas, wo du dich mit abgrenzen kannst gegenüber jemand anderem. Ich glaube, das ist halt das Thema. Naja, aber das Bigotte an der Situation ist ja, wenn du das wirklich aus der Sicht, wo ich jetzt gerade beschrieben habe, nimmst, dann wäre ja meine zweite Einstellung trotzdem ein Stück weit, dass ich trotzdem erwarte, dass die anderen sich an meine Kultur anpassen und nicht weiterhin sich dadurch abgrenzen und ihre eigene Kultur für sich behalten. Weil das wäre der andere Punkt, den ich nicht wollen würde. Wahrscheinlich. Also das widerspricht sich doch dann, also ein Stück weit. Naja, dass sich da Sachen widersprechen, okay, ja. Aber also ich finde es schon mal gut, dass du sagen kannst, ich kann mich in so eine Situation reinversetzen und könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie ein Problem ist. Ich war letztens auf einem Seminar und da saßen wir dann auch in der Früh irgendwie am zweiten Tag am Frühstückstisch. Beim Bierchen. Schön erstmal ein Schöpfchen getrunken. Ja, genau. Ich sag, ja, du. Und da meinte auch irgendwie jemand in so einem Halbsatz, es ging eigentlich um die Vereinheitlichung der Innenstädte. Und dann meinte jemand dann noch so in einem Halbsatz, ja, und dann gibt es dann überhaupt keine Unterschiede mehr auf der Welt und alles wird so ein Einheitsbrei. Das will man doch dann auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, ist das jetzt schon sozusagen der erste Schritt in diesen Rechtsnationalismus? Oder? Nein, nicht Rechtsnationalismus, aber in diese Argumentation von ich grenz mich ab. Na, was ist, also wenn man das sozusagen so bipolar sieht, ja, Einheitsbrei auf der einen Seite und Multikulti auf der anderen Seite. Das, wieso ist ja Multikulti? Achso, du meinst beides nur mit unterschiedlich bezeichnet oder was? Weil Multikulti und Einheitsbrei ist ja gleich. Naja, das ist halt, also es ist halt positiv, es ist genau, das ist einfach die Frage der Benennung letzten Endes. Ja, aber das schließt, also grundsätzlich schließt sich, nimm dir jetzt mal den klassischen Hipster zum Beispiel, ja, ja. Der ist auf der einen Seite ist der bestimmt für möglichst viele Einflüsse aus möglichst vielen Kulturen und so haben und für sich selbst irgendwie vereinnahmen und so. Aber auf der anderen Seite geht er halt mit so klassisch konservativen Werten, so die Sachen selber machen, Nachhaltigkeit, ich muss selber autark mich versorgen können, etc. etc. Und ich versuche halt Dinge zu tun, die meine Oma irgendwie, sag jetzt mal, gemacht hat. Und das ist ja auch diese klassische Vereinung von viele Kulturen rein und trotzdem auf der anderen Seite irgendwie so konservative Werte, teilweise auch vom Äußeren her konservative Werte, irgendwie da zu verquicken. Und also ich grundsätzlich glaube ich, schließt sich das nicht zwangsläufig aus. Also du kannst weltoffen sein und trotzdem deine eigene Kultur ein Stück weit bewahren. Ich meine, glaube, dass das generelle Problem ist die Ausgrenzung und dass da die Schwierigkeit liegt. Also dass ich, wenn ich einfach nur immer hergehe und sage, ich will von dem allen nichts wissen und das existiert für mich oder das darf nicht existieren, das ist doch die Problematik. Das ist ein guter Punkt. Ich habe ehrlich gesagt auch mit vielen Forderungen der AfD beispielsweise überhaupt kein Problem, womit ich einfach noch ein unglaubliches Problem habe, ist einfach diese Fremdenfeindlichkeit, ja, diese Xenophobie, dieses, wenn es uns nicht gut geht, dann soll es gefälligst allen anderen schlechter gehen. Naja, das ist halt einfach, das verstehe ich nicht. Das ist halt sich selbst gut fühlen, indem man jemand herabgucken kann. Genau, nach unten tritt. Weil das ist genau der Punkt, also auch das, was jetzt, was du eben sagst bei dem Frühstück von dem Seminar, finde ich auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen, hey, es muss doch irgendwie noch eine gewisse kulturelle Eigenständigkeit in den Städten und den Ländern existieren. Das ist ja okay. Also man soll ja sein Kulturgut auch pflegen. Solange ich nicht sage, das will ich mit niemandem teilen, da darf niemand hinzu, sondern indem ich das halt einfach offen gestalte und nicht das ausgrenzend wirken lasse. Ja. Weil eine gewisse Eigenständigkeit ist doch auch was Vernünftiges. Ja, und letzten Endes ist ja auch Gesellschaft überhaupt gar nicht so ein monolithischer Block, wenn man das als Wort so verwendet, wie sich einem irgendwie als Konzept so darstellt. Ja, ich meine. Ja, also vielleicht grundsätzlich, aber ich glaube schon, dass es für jeden in irgendeiner Art und Weise, sag ich jetzt mal, gesamtgesellschaftliche Werte gibt, die mögen unterschiedlich sein, aber trotzdem generell, wo man sagt, diese Werte sind für mich vollkommen unveräußerbar. Und das mag für den einen oder anderen, also für dich und mich und den Kai mag das vielleicht sein, dass Toleranz gegenüber anderen Kulturen, Offenheit gegenüber Fremden oder so, dass das für uns unveräußerbar ist. Aber auf der anderen Seite ist für uns zum Beispiel vielleicht Gewaltverzicht vollkommen nicht verkäuflich. Egal wer es tut, egal ob das jetzt hat, ob das, sag ich mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, ob das Deutsche sind, ob das Ausländer sind, ob das von mir aus Schwule sind oder Heterosexuelle, ob das, keine Ahnung, Familienväter oder wer auch immer. Gewalt ist einfach in irgendeiner Art und Weise ist halt nicht tolerierbar. Und so hat halt bezüglich der Gesellschaft hat halt vielleicht jeder ein Stück weit schon seine eigene Vorstellung. Und wahrscheinlich hat man trotz allem, haben alle gemeinsam die Vorstellung, dass die eigenen Werte eigentlich die allerunveräußerbarsten sind. Also. Ja, das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern eher mit diesem, also jetzt konkret auf so Innenstädte bezogen, ja. Dass man dann sagt, und das wird dann alles zum Einheitsbrei und so und die ganze Welt ähnelt sich dann und alles nähert sich aneinander an. Ich glaube, das kann man halt nur sagen, wenn man nicht im Hinterkopf hat, wie unterschiedlich Menschen eigentlich sein können. Du erinnerst dich, wie wir bei der Zettelwirtschaft, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Begriffe waren, aber wie wir über diese zwei Zeitmodelle geredet haben. Ja, afrikanische Zeit und ja. Für die einen, für die Pünktlichkeit total wichtig war. Ja. Und für die anderen, wo das eher so, sag ich mal, mehrere Zeiten so parallel gelaufen sind. Genau. Und das ist afrikanische Zeit, ja. Genau. Irgendwie so. Und das sind halt diese zwei Dinge, wo du sagst, für die einen ist Pünktlichkeit so ein unglaublich hohes, unveräußerbares Gut. Und für die anderen ist diese Begrifflichkeit, dieses Ding einfach de facto nicht existent. Das Konzept gibt es gar nicht. Das Konzept gibt es gar nicht. Und man selber meint einfach sein eigenes Ding. Pünktlichkeit ist eine Tugend, sage ich euch nur. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich habe gerade gesagt, diese zwei Zeitmodelle zwischen nacheinander strukturierter Zeit und parallel existierende Zeitebenen. Und ich glaube manchmal, dass es bei manchen anderen Dingen auch so ist. Ich glaube, man muss auch manchmal vielleicht ein Stück weit von dem hohen Ross irgendwo runter und einfach sagen, okay, es gibt für andere Modelle, ich kann nicht einfach nur hergehen und sagen, diese anderen Modelle sind scheiße, sondern vielleicht muss ich manchmal wirklich den Schritt zurückgehen, okay, aber und mein eigenes Modell verwerben und verkaufen. Total gutes, vehementes Auftreten, jetzt konkret, ja? Trump. Jetzt versuch doch mal mit dem Anspruch, den du gerade geäußert hast, nämlich drauf einzugehen, dass jemand eventuell einfach ein anderes Konzept der Welt hat. Machst mich fertig, Kai. Ja, das wäre sonst explodiert wieder, das habe ich langsam. Ja, ja, alles gut. Ja. Der Kai schüttet einfach so unglaublich schnell diese hohen Gläser ein. Nein, das macht mich ganz nervös. Das ist nur ausgelaufen schon wieder. Das wäre explodiert. Das habe ich langsam aufgemacht. Das ist irgendwie. Bombeleger hier. Bombeleger. Also, du wärst echt gut aufgehoben, so als Chefstewardess in der ersten Klasse, ja, während so Turbulenzflug. Ja, ja. So den Shampoos ausschenken. Durch den ganzen Gang durch. Komm. Also jetzt versuch mal sozusagen dieses, okay, vielleicht muss man akzeptieren, dass andere Leute ganz andere Konzepte im Kopf haben. Und dass diese Leute vielleicht sogar in der Mehrheit sind. Jetzt versuch das mal in deine Welt oder sozusagen dich dem Phänomen Trump anzunähern. Also grundsätzlich. Oder Trump-Wähler anzunähern, das ist eigentlich das. Bin schon bei dir. Grundsätzlich nochmal, um den Schritt zurückzumachen. Die Akzeptanz ist eine Geschichte, aber ich nehme diese Akzeptanz ja eigentlich nur quasi als Vorlage, um eventuell halt zu versuchen, mit Argumenten die Leute natürlich ein Stück weit auf meine Seite zu ziehen. Du müsstest natürlich jetzt bezüglich Trump-Wähler natürlich schon, sag ich jetzt mal, zwischen verschiedenen wahrscheinlich Punkten unterscheiden. Nehmen wir mal zum Beispiel seine frauenfeindlichen Thesen, würde ich jetzt mal argumentativ einfach hergehen und jedem Trump-Wähler mal ans Herz legen, sich mal vorzustellen, dass dieser Mann die eigene Frau, genau, also die Frau des Wählers, ja, oder noch besser die Tochter des Wählers, genau so behandelt, beziehungsweise ungefragt ihr an die Muschi fasst oder sonst was. Ich glaube, damit hast du jeden Ehemann, vor allem je konservativer, je besser, hast du jeden von denen sofort am Sack. Das nimmt keiner, also wenn sich der irgendwann mal natürlich folgerichtig die Mühe auch macht, mit mir ernsthaft zu diskutieren und nicht von vornherein sagt, weg da. Aber Trump hat doch zu allem schon irgendwas gesagt. Ja, der widerspricht sich ja auch ständig, gell? Aber was war jetzt die Frage? Ich hab's nicht mitbekommen, weil das Bier so konzentriert war. By the way, wir trinken jetzt das Bier Nummer 3, also von der Braukatz-Serie Hopcat, weil Nummer 2 ist ein Red Ale. Ich glaube, das trinken wir eher abschließend. Ja. Okay. Wow. Hopcat, ja. Ja, ordentlich gehopft. Ordentlich gehopft. Der Wastel hat ja gerade das Plädoyer dafür gehalten, anhand eben von diesen zwei Zeitkonzepten, dass wir uns einfach als Menschen und Gesellschaft irgendwie wieder in Situationen bringen und begeben sollten, in denen wir vielleicht akzeptieren können, dass ein großer anderer Teil der Gesellschaft einfach ein anderes Konzept hat von bestimmten Dingen. Ja? Mhm. Also ganz konkret, ja, irgendwie Trump gewinnt und wir fragen uns alle, wie kann so ein offensichtlich Verrückter, naja, was heißt offensichtlich Verrückter? Willst du es lauter oder leiser? Leiser, bitte. Ein bisschen leiser. Hier bitte. Ja. Ja. Das hier müsstest du sein. Ja, das ist gut. Wie kann so ein Mensch mit diesen Thesen, ja, grab so erfolgreich. By the Pussies, wir bauen eine Mauer. Eine Mauer, wir schmeißen hier alle Moslems raus. Ja. Keine Ahnung. Such dir was aus, ja, der hat ja wirklich schon alles gesagt. Kann man sich diesem Phänomen annähern, diese Ungläubigkeit zu erfassen, indem man eben sagt, okay, wir müssen akzeptieren, dass es Konzepte der Realität gibt, die nicht unsere Konzepte sind, aber die gleichberechtigte Konzepte sind, die einfach neben uns offensichtlich geschlummert haben und wir sie nicht wahrgenommen haben. Wahrgenommen haben. Naja, wie gesagt, also das ist Das ist das, was ich vorher meinte. Mit jeder hat seine, also so ein Stück weit sein eigenes Gesellschaftsbild oder unveräußerbare Werte. Ich kann durchaus akzeptieren, dass jemand auch bezüglich, sagen wir mal, Familienbild ein unglaublich konservatives Weltbild hat, der, dass er irgendwie sagt, okay, die Frau gehört an den Herd und hat sich daheim um Küche und Kinder zu kümmern und der Mann ist der Alleinernährer der Familie und ist das Familienoberhaupt und hat das Sagen und so weiter und so fort. Wenn das irgendjemand für sich so leben möchte und das ist für alle in dieser Familie in Ordnung, dann soll er das in Gottes Namen so tun. Wenn das Ganze aber mit einer quasi, nennen wir es mal Gewaltdiktatur, familienintern einhergeht, dann berührt das, sag jetzt mal, mein Empfinden von richtig und gleichzeitig nicht falsch und gleichzeitig nicht tolerierbar, da berührt es mich sehr wohl und das wäre dann eher der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, da kann ich das ein Stück weit nicht mehr tolerieren. Ja, für mich, aber also für mich das Faszinierende an diesem Trump oder an seiner Wählerschaft ist ja, damit er diese Präsidentschaft gewonnen hat, hat er ja nicht nur einzelne Gruppen irgendwie angesprochen, sondern ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten, ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe, ganz unterschiedliche Nationalitäten, was die Herrschaft, was die Herkunft anbetrifft. Und die Frage ist ja, was ist denn da, dass das Identitätsstift oder das Gemeinsame, was verbindet alle diese Wähler, dass sie in Trump praktisch denjenigen gesehen haben, der beste Präsident ist? Also klar, eine gewisse Abneigung gegen Hillary Clinton, ja, okay, das war mit Sicherheit auch ein Aspekt. Einfach, wir sind gegen Demokratie und das politische Establishment. Das, ich denke, das war das größte Leitthema, was die alle verbindet. Aber was darüber hinaus, ist es dieses Make America Great Again? Also dieses, hey, also für mich ist mein Land wichtig, ich will wieder, dass wir als Nation angesehen werden, bla bla bla, ist es das? Das habe ich noch nicht so richtig greifen können. Also es waren ja viele Artikel zu einzelnen Wählergruppen, wie wie haben sie es genannt, den frustrierten weißen Mann, der keinen Job mehr hat, ja, der mit Sicherheit ein Aspekt war. Aber den haben ja auch schwarze Latinos, haben ja auch alle den, haben ja auch viele den gewählt, ja, wo du dir echt denkst, sag mal, also was seht ihr in diesem Typen? Ja, und was ist das, was euch da, sind das ganz unterschiedliche Facetten von ihm, die ihr da, also. Ja, ja. Doch. Also, wie gesagt, ich sehe schon dieses Identitätsstiftende, ja, wir gegen die. Also wir Amerika gegen die anderen. Und natürlich sind das viele kleine Effekte. Ich glaube, es gibt jetzt dieses große Ding nicht. Ja, jetzt gingen ja viele Artikel irgendwie über Fake News und Big Data und Facebook Ads irgendwie. Habt ihr den ursprünglichen Artikel gelesen aus der, war in der NNZ, in der neuen NZZ, war ja, der, glaube ich, wo der auch der Hintergrund erklärt wurde, also wo ich, Kaczynski oder sowas, der britische Wissenschaftler, der praktisch da diese Analytik entwickelt hat, um praktisch basierend auf wenigen, sage ich mal, Klicks, die du in Facebook abgibst, also was du likest, dass der eine extrem hohe Prognosegenauigkeit erreicht hat. Für die Big Five. Ja, wie du entscheiden würdest bei gewissen Fragestellungen. Und das ja kommerzialisiert wurde über dieses ein Unternehmen aus UK. Cambridge Analytica. Genau. Mhm. Ich habe den gelesen, ja. Ja. Was sagst du dazu? Ehrlich gesagt, mich wundert es nicht, ja. Das ist halt Targeted Marketing auf die Spitze getrieben. Ja. So, sag mir, wo du wohnst, was du machst und ich sag dir, was du kaufst, so ungefähr, ja. Naja, da bist du, aber im Endeff landest du da wieder bei deiner eigenen Echokammer. Also. Ja, klar, aber in der befindest du dich ja in diesem. Ja, das Problem ist, du hast ja als Normalo, ich sag jetzt mal, in der heutigen digitalen Welt nahezu keine Chance, da rauszukommen. So, du musst doch nicht bei Facebook sein. Ja, du musst nicht bei Facebook sein, aber du hast, wenn du bei Facebook bist, hast du hast du keine Chance, da rauszukommen. Ja, und das geht denn, nicht bloß bei Facebook, das geht ja, keine Ahnung, das hast du ja auch, wenn du bei Amazon bist, da hast du das gleiche Problem. Ja, ja. Also, keine Ahnung, ich kann in meine Empfehlungsliste reinschauen, wann ich will, da steht immer der gleiche Scheiß drin. Ja. Und ich, keine Ahnung, oder wie gesagt, egal wo du bist, dir werden ja auch naja, nur warum? Sachen, die, mir ist schon klar, warum. Die Frage ist bloß, wie komme ich da raus? Gar nicht, da kommst du nicht raus, weil diese Firmen profitieren davon, wenn du möglichst lange dich bei ihnen aufhältst. So, und wie, was sagt dein Hirn, wo du lange bleibst? Naja, wo es dir gefällt, wo gefällt es dir? Dort, wo du halt bestätigt wirst, ja. Wo du vertraut bist. Da kommst du nicht raus, da gibt es kein Entkommen. Ja. Das ist aber auch nicht das Ende der Geschichte, ja. Also ich meine, das wird schon immer weiterentwickelt werden, so. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich diesem Effekt bewusst ist, ja, oder bewusst wird oder bewusst gemacht werden muss. Ja, ich habe damit jetzt kein Problem. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich in Facebook irgendwie die neue Weltsicht bekomme. Nein, es geht nicht um die neue Weltsicht, aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt kulturell vielschichtig interessiert bist, ja, und du kriegst. Dann gehst du nicht auf Facebook. Geht ja nicht darum, dass du auf Facebook gehst, um dich kulturell zu informieren. Der Punkt ist, dass du halt Du meinst, dir wird was vorenthalten? Keine Ahnung, ich habe noch nie irgendwo eine Werbung für eine Operette bekommen, obwohl ich vielleicht durchaus Hast du mal Operette geliked? Operettenaffin bist. Hast du hier mal Münchner Oper? Ist das, nein, weil das? Ich habe nahezu Nein, überhaupt weil ich hasse Operetten. Geliked. Nein. Ah. Du musst vielleicht mal alles liken. Ja, das sagt der Joe doch, der liked alles ja immer. Das ist auch so Quatsch. Ja, das ist also, das hört sich ein bisschen an wie bei den Känguru-Chroniken. Du musst einfach möglichst viel Information an diesen Tatort hinstreuen. Ja, dann kriegen sie dich nicht. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Trump und die neue Rechte und so weiter. Also, was ist denn eure Meinung? Was verbindet da die Wähler? Ist es dieses, du sagtest, dieses identitätsstiftende Make America Great Again, das war's. Oder auch dieses. Ich bin jetzt gar nicht an diesem Slogan. Natürlich ist der Slogan gut, ja. Glaubt ihr also auf jeden Fall besser als She for Us. Aber glaubt ihr denn auch, dass. Aber die Parodie drauf ist ja Make America White Again. Ja, gut. Ja, aber also, was ich nicht so ganz verstehe, ist. Also, ich glaube ja schon, dass eine Präsidentschaftswahl in den USA ist ja immer eine Personenwahl, ganz klar. Aber dass dieser Typ, also der ist ja so clownesk, ja, wie man den überhaupt ernst nehmen kann. Also was ist das, was die Leute auch an dem als Person anzieht? Ich glaube ist es nicht, dieses, dass ich bin erfolgreicher. Ja, aber kommst du jetzt noch immer damit nicht klar, dass der gewählt wurde? Oder stellst du dir das einfach lustig vor, wenn der mal irgendwie so eine, keine Ahnung, State of the Union Rede hält? Nee, ich komme da immer noch nicht mit klar, dass der gewählt wurde. Also muss man jetzt mit klarkommen, ist halt jetzt so, ja. Aber ich stelle mir nochmal die Frage, wie es so weit kommen konnte. Also ich glaube, dass auch viele, die ihn gewählt haben, ihn gar nicht unbedingt ernst nehmen, sondern halt, dass es wirklich dieses voll gegen das Establishment feuern ist. Und das wäre eine Erklärung. Und dass halt viele, das ist jetzt was du jetzt mit deiner Einstiegsthese versucht hast, zu vermeiden, aber trotzdem, dass da halt auch viele auf die eine oder Art und Weise sozial Abgehängte mit dabei sind, die sagen, ich habe jetzt seit jahrelang, in Anführungszeichen konservativ gewählt, nämlich so, wie ich immer gewählt habe, und es hat nichts gebracht und jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Jetzt, und er hat es halt einfach verstanden, da so ein bisschen den Wind zu fühlen und zu sagen, ey, okay, es sind hier anscheinend eine Menge Leute da, die gerade unzufrieden sind. Und wenn ich jetzt hier full in gegen alles, und es scheint ja funktioniert zu haben. Die Frage stelle ich mich hier die ganze Zeit, ob das von Anfang an wirklich seine Strategie war und ob der wirklich daran geglaubt hat, dass der es wirklich werden kann. Meinst du mit seiner Strategie explizit seine eigene oder meinst du die Strategie der Leute, die im Endeffekt hinter ihm stehen? Seine eigene, meine ich. Also das ist vielleicht, kann ich mir so nicht vorstellen. Ich glaube, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass da viele, die dann im Laufe der Kampagne auf den Zug aufgesprungen sind und die das vielleicht dann fein getuned haben, dass die ja gar nicht am Anfang involviert waren, weil halt einfach keine Sau sich vorstellen konnte, dass das so weit kommt. Du wirst sehen, alle, die ganze Zeit irgendwie gegen gewettet haben, die knicken jetzt der Reihe nach ein, sobald es da Pöstchen zu verteilen gibt. Also ich finde nicht, dass Trump Entschuldigung, ich finde nicht, dass Trump Walter White wird übrigens der neue Drogenbeauftragte. Marke sind so geil bei Saturday Night Live. Ich finde jetzt nicht, dass Trump so unter ich finde nicht, dass der so viel anders gemacht hat. Ja, ich finde, der hat einfach alles mal ernst genommen und auf die Spitze getrieben. Ich meine, diese ganze Präsidentschaftswahl in den USA sind doch ein großes Schaulaufen im Grunde genommen. Der hat es halt einfach perfektioniert, ja. Der hat einfach überhaupt gar nicht zu kalten, also der im Grunde genommen hat der 2 Jahre lang hat er auf die Kacke gehauen, damit für niemand anderen auch nur die Chance bestand, auf Seite 1 zu stehen. Ja, wenn irgendwie Ted Cruz irgendeine evangelikale Kacke geredet hat, hat Trump sich irgendwie 2 Stunden später hingestellt und hat gesagt, wir müssen alle Moslems irgendwie aus Amerika rausbringen. Ja? Ja, der hat einfach auf maximale Aufmerksamkeit. Ja, genau. Und das macht er ja heute auch noch, ja. Wenn du dir anschaust, irgendwie an dem Tag, wo irgendwie das Trump University $25 Billionen Settlement irgendwie verkündet wurde. 2 Stunden später kommt Trump und Pence irgendwie mit einer großen Story, dass bei diesem Hamilton-Cast irgendwie am Broadway, die den Pence irgendwie so fertig gemacht haben wollen. Ja, und hinterher steht eben nicht Trump University settled für $25 Millionen auf Seite 1 der New York Times, sondern eben Pence wird im Hamilton-Caster irgendwie fertig gemacht. Das hat er jetzt einfach 2 Jahre lang perfektioniert. Mei, jetzt wird wieder eine andere Geschichte geschrieben, ja. Jetzt ist er irgendwie President-elect und jetzt gucken wir uns das mal an. Also irgendwie ab 20. Auch, ja. Februar oder wann es auch immer Inauguration Day ist. Mei, die Leute, die er bisher berufen hat. Chef von ExxonMobil, das sind jetzt, ich würde jetzt mal sagen, das sind jetzt nicht alles Leute, die irgendwie meine politische Einstellung treffen. Der Punkt ist ja, deine politische Einstellung wird ja nicht mal von Hillary getroffen. Ist ja jetzt auch in diesem Zusammenhang gar nicht unbedingt relevant, aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass er bei einigen, sag jetzt mal, Benennungen seiner Posten, die das zu vergeben sind, halt einfach die Leute, die ihn gewählt haben, mal volle Möhre vor den Kopf stößt. Ja. Und juckt aber keinen. Also, ich meine. Aber den hat doch nie irgendwas. Also, den hat die letzten 2 Jahre nichts gejuckt. Der hat am einen Tag gesagt, grab him by the pussies, und am nächsten Tag hat er gesagt, ah, ich liebe Frauen, ich bin Feminist. Hat er das gesagt? Weiß ich nicht, ob er das explizit gesagt hat, dass er Feminist ist, aber. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich liebe Frauen, ich respektiere Frauen. Ja. Ja. Das ist halt alles Talk, ja. Also ich finde schon, dass man. Letztens hat jemand, ich habe irgendeinen Podcast gehört, da haben sie gesagt, es ist total wichtig, einfach zu unterscheiden, was Talk und was Action ist, ja. Und bisher haben wir einfach überhaupt keine Action gesehen, sondern nur Talk, ja. Also beispielsweise jetzt diesen Eklat mit China und Taiwan, ja. So, da ist irgendwie dann der große Aufschrei, dass Trump ja hier poltert wie ein Elefant im Porzellanladen, weil er mit der taiwanesischen Regierungschefin telefoniert. Und das könne man doch nicht machen. Und da meinen die, naja, da muss man halt schauen. Ja, sowas ist Talk. Ja, da wird was geredet, aber da ist eigentlich nichts passiert. Ja. Ja, da hat jemand anderem gratuliert, dass er Regierungschef geworden ist. So. Die Action, die aber beispielsweise unter Obama passiert ist, Obama hat nie mit einem taiwanesischen Regierungschef geredet, aber Rüstungsaufträge in Höhe von 3 Milliarden Euro an Taiwan vergeben. Das ist einfach der Unterschied, ja. So, und ich glaube schon, dass wenn man sich jetzt dahinstellt und das irgendwie versucht zu bewerten und irgendwie Fazit zieht, So. Ja, um das Fazit zu ziehen, ist ja eh viel zu früh. Also muss jetzt erstmal schauen, wie der sich sonst präsentiert. Er muss halt jetzt auf alle Fälle erstmal liefern. Ja. Und, genau, richtig, genau. Da wird und, und deswegen finde ich auch nicht, dass die Welt schon untergegangen ist, wie irgendwie ganz viele Leute schon gemeint haben, ja. Also es wird sich auch, denke ich mal, wenn du mal die ersten, du hast ja bloß die ersten 5 Tage eigentlich schauen müssen, wie viel er in den ersten 5 Tagen von den Dingen, was er im Wahlkampf so hoch gehalten hat, dann gleich wieder einkassiert. Genau. Ja, die Gesundheitsreform, ja, Teile davon lassen wir und der die Mauer gegen nach Mexiko, ja, da langt in vielen Bereichen einfach ein Zaun und keine Ahnung. Ich glaube, der Riesen, Big Beautiful War. We're gonna build a big beautiful wall. Great, great, great. Ja. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach auch, dass der Trump, der scheißt sich halt auch nichts, auch da auch Wahlversprechen zurückzunehmen. Das weil, scheißt hat sich doch noch nie irgendein Politiker. Ja, aber ich glaube noch krasser, weil er sich halt einfach sagt, hey, ich bin zwar formell Republikaner, aber ob wir, also ich glaube, dass der ein zweites Mal gewählt werden will, glaube ich, will der gar nicht. Ja? Doch. Meinst du, der will eine zweite Amtsperiode? Das ist auf 8 Jahre angelegt. Jede amerikanische Präsidentschaft ist auf 8 Jahre angelegt. Also ich... Es gibt doch fast keinen Präsidenten, der nicht zwei Perioden hat. Zwei Legislaturperioden gemacht hat. Aber ich glaube, das könnte... George Bush, der Erste, war doch nur zwei. War auch zwei. Reagan war nicht zwei. Reagan ist vorher rausgekegelt worden, glaube ich, durch ein Impeachment. Nixon doch auch, oder? Nixon natürlich nicht, genau. Reagan war kein Impeachment. Ja, Reagan. Kennedy. Scheiße, jetzt wollte ich gerade nachgucken, aber wir haben hier kein Internet. Kennedy ist abge. Genau, no, Kennedy. Ja. Also, es gibt es relativ selten. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, also, bin ich mit diesem Action Talk und Action, das stimmt, das trifft es relativ gut, muss man jetzt mal abwarten, wie der. Die ersten 12 Monate so performt, ja. Was da wirklich passiert, ja. Das haben wir ja auch schon in früheren Folgen gesagt, dass eigentlich, wenn du dich anschaust, wenn du dir auch den Obama anschaust, dass ja natürlich dadurch den Präsident einiges bewegt werden kann, aber viele Dinge dann doch einfach auch blockiert werden können durch das Establishment und durch die verschiedenen Häuser und die Regierungsbehörden und so weiter. Also, dass dann doch der Einfluss des einzelnen Präsidenten zwar massiv ist, aber auch doch limitiert. Ja. Es ist ja auch so, also es ist ja auch nicht so, dass er oder Amerika jetzt hat, vollkommen singulär irgendwo stehen würden. Die sind ja trotz allem weiterhin in alle möglichen Bündnisse etc. eingebunden, da wo die auch so, du kommst ja nicht so ohne weiteres auf die Schnelle aus der NATO raus oder du kommst ja gar nicht irgendwie aus irgendwelchen Handelsabkommen. Du kannst die schon aufkündigen, aber deswegen sind die ja jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie dann komplett tot. Und der Mann ist auch meines Erachtens in irgendeiner Art und Weise viel zu sehr Unternehmer, als dass der, sag ich jetzt mal, irgendwelche lukrativen Geschichten einfach so dir nichts aufkündigen würde. Also wenn der sich nichts davon verspricht, dann vielleicht, aber deswegen, der macht dir nicht Tabula Rasa. Kann er auch gar nicht. Ja, schauen wir mal. Cool bleiben. Ja, ich denke auch, das Ding ist ja jetzt so, der ist jetzt erstmal da, mindestens für 4 Jahre und Panik hilft da gar nichts. Wartet man mal ab, was da jetzt passiert, ja. Ja. Aber um jetzt zum Beispiel nochmal mit dem Trump-Ding nochmal zu deinem eigenen, zu dem, was wir vorher auch kurz hatten, mit andere Meinungen zu akzeptieren. Nimm mal den Klimawandel zum Beispiel. Da haben wir, denke ich mal, alle drei und auch viele der Leute, die wir kennen, ein relativ eindeutiges Vorstellungsbild davon, nämlich, dass der existiert, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren müssen, dass wir die Verbrennung von fossilen Energien reduzieren müssen, dass wir in irgendeiner Art und Weise Nachhaltigkeit und Ressourcen schon produzieren müssen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt aber die Grundthese negierst, nämlich dass es den Klimawandel gibt und demzufolge auch Auswirkungen dessen, dann kommen alle anderen Punkte, die da hinten dran hängen, ja für dich überhaupt nicht mehr in Frage. Mhm. Und damit hast du wirklich zwei vollkommen parallel existierende Systeme, die sich in keinem Punkt überschneiden und wo jeder in seinem eigenen System steckend einfach hergeht und sagt, meins ist das wahrscheinlich das einzig Richtige und Existierende. Und da bist du jetzt an diesem Punkt, wo du einfach hergehen musst und sagen musst, okay, wechsle ich doch auf die andere Seite und schau mir das an und sag, okay, Leute, schaut euch um. Sind die Wirbelstürme mehr geworden oder sind, weiß ich nicht, dass du da kannst du auch argumentativ versuchen, irgendwie was zu machen. Aber glaube ich, also ganz ehrlich, glaube ich halt nicht. Ich glaube, das ist eine totale Illusion. Ich glaube nicht, dass das. Also du gehst ja sozusagen implizit schon davon aus, dass dein Gesprächsangebot in der Logik akzeptiert wird. Nee, auch gar nicht Logik, sondern ja. Weißt du, das hat schon so eine richtig falsch Bipolarität. Das ist total, ich weiß jetzt, das ist also schwierig zu, ich finde es schon schwierig zu formulieren, aber noch schwieriger zu erfassen, ja, also dieses, was man jetzt auch viel gehört hat, wir müssen uns jetzt mal wirklich auf die Rechten oder auch sozusagen auf die Trump-Wähler oder die AfD-Wähler, müssen uns jetzt mal richtig einlassen und mal mit denen reden und argumentieren. Und ich finde, das impliziert bei so vielen Aussagen schon dieses, wir müssen sie eigentlich von katholizieren. Ja, bekehren. Missionieren. Wir missionieren, bekehren, genau. Ja? Und das ist, also, Naja, die Frage ist halt, was ist die Alternative? Also du landest ja immer wieder an der gleichen Stelle des Problems, nämlich, dass du im Endeffekt beide Seiten meinen, ihre Meinung oder ihre Seite ist die richtige. Und beide, also entweder ich stelle mich einfach, jeder stellt sich stur gegen den anderen oder man fängt an, miteinander den Diskurs zu üben. Und genau, aber das Problem ist ja, dass der Diskurs eben nicht moralisierend sein darf, weil ich finde, sozusagen eine höherwertige Moralstufe zu proklamieren, kann halt jeder. Ja, also die Frage ist, ob es nicht eine Moral über der Moral gibt, nämlich ob die Moral von der Geschichte. Nein, dass du halt, sag ich mal, ohne und dass die Argumentation an sich moralisierend ist, aber einfach eine Diskussion zuzulassen, dass das quasi nicht die Moral, aber dass das die Ebene drüber ist. Und wenn du die Ebene eigentlich ausschließt, dann wirst du auf der Ebene darunter auch nie dich in irgendeiner Art und Weise einigen können. Und mit diesem Lügenpresse-Argument schließt du die Diskussion einfach mehr oder weniger komplett aus. Weil du dich dann gegenüber irgendeiner Argumentation, die eine Diskussion zulassen würde, einfach komplett verschließt. Also ich würde ja das Argument Lügenpresse immer zulassen. Ich würde das immer gelten lassen. In der Diskussion. Wenn jemand zu mir sagt, ja, das, was du mir erzählst, das ist ja alles Lügenpresse, würde ich sagen, jo. Das und dann, was ist die Konsequenz sein für dich draus? Ne, dass sich das. Können wir das Gespräch hier abbrechen oder dann, keine Ahnung, dann liefer mir mal schlüssige Argumente oder. Nein, also es ist jetzt natürlich schwer, ja. Aber also ich sehe den Punkt total. Ja, ich sehe total die Aversion den Punkt, dass, gegen die Presse. Nein, ich sehe einfach den Punkt total, dass jemand sagt, das, was da irgendwie thematisiert wird, dem kann ich keinen Glauben schenken, weil dies und das, also weil irgendwie meine Lebensrealität das ganz anders für mich darstellt, beispielsweise. Ja? Oder weil mir das irgendjemand glaubhaft machen kann, dass das eben also du nicht so ist. Du ja? akzeptierst die freie Presse nicht als Instanz, dass die wirklich die Realität nein, ich, widerspiegelt. Nein, Moment. Also ich würde mich darauf einlassen, dass jemand sagt, pass auf, darüber müssen wir nicht reden, weil das hast du irgendwie von Tagesschau, Spiegel Online und FAZ. Ja, genauso würde ich dann, also die Frage ist halt sozusagen, gibt es eine argumentative Ebene, auf die du dich dann beziehen kannst, und ich glaube, die gibt es nämlich sozusagen unsere Lebensrealitäten, abgesehen von sozusagen Weisheiten, die wir aus den Medien kennen. Ja, aber dann. Und das sind halt dann ganz kleine Ausschnitte der Welt. Aber, jetzt nehmen wir mal das Beispiel der globalen Erwärmung. So. Kannst du mit solchen Leuten halt dann nicht drüber reden? Genau, weil der Punkt ist ja der, die globale Erwärmung, du nimmst das ja dann nur als wirklich Realität wahr, zumindest wir in Deutschland, wenn du sagst, okay, ich akzeptiere, dass irgendwelche Instanzen, davon rede ich jetzt nicht von der Presse, sondern von Universitäten, Wissenschaftlern, bla, die da Zeitreihen angestellt haben, dass ich die als Instanz akzeptiere, die Wahrheit sagen. Ja, so. Richtig. Und wenn ich natürlich das nicht akzeptiere, ja, dann ist halt die Diskussion hinfällig. Ja, du also, kannst ja, weißt du, das läuft im Endeffekt alles auf Quatsch raus. Ich kann ja sogar hergehen und sagen, den Klimawandel gibt's, aber das CO2 hat nichts damit zu tun. Du kannst auch sagen, den Klimawandel gibt's, aber das interessiert mich nicht. Auch das kannst du, genau. Oder den gibt's nicht und das interessiert mich nicht. Nee, aber das wollte ich gerade sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, dass man sagt, ja, okay, den gibt's, aber fuck it, ich lebe nur noch 50 Jahre, mir geht's am Arsch vorbei. Das ist ja eine ganz andere Einstellung, als zu sagen, la la la la, das gibt's alles nicht. Ja. Aber wenn irgendwer, sag jetzt mal, keinen Bock hat, auf deine Diskussion einzugehen, dann kann er dir ein Zugeständnis machen und sagt aber dann quasi bei der Begründungsebene dahinter, sagt er, aber nicht das. Und dann müsstest du wieder hergehen und ihm nicht bloß beweisen, dass es den Klimawandel gibt, sondern dass es am CO2 liegt. Und wenn du ihm das bewiesen hast, dann sagt er dir aber, okay, aber dieses CO2, das kommt nicht aus den Autoabgasen, sondern das kommt von woanders her. Und das Interessante ist ja, dass wir alle nie diese Diskussion führen werden. Nein, wirst du auch nicht. Nein, also ich meine, wir kommen gar nicht in die Situation, dieses. Weil wir mit solchen Leuten nicht konfrontiert sind. Weil wir offensichtlich nicht. Weil wir mit Menschen, die diese Ansichten haben oder diese Einstellungen haben, offensichtlich nicht interagieren. Also bei mir ist das zumindest so. Und zwar nicht, weil ich es mir aussuche. Ja doch, manchmal suche ich es mir auch aus. Aber größtenteils, weil die einfach in meinem Leben gar nicht stattfinden. Ja, du redest doch nicht mit deinem Arbeitskollegen. Ne? Ja, es stimmt. Nein, schon, ja. Ich kann das vollkommen, also man ist aber auch. Ich rede aber deswegen nicht mit meinem Arbeitskollegen, weil ich den halt ich muss den halt in der Arbeit irgendwie ertragen. Ja, also ich kann da jetzt nicht Halligalli machen. Ist ja klar. Also kannst du mit dem nicht in eine tiefpolitische Diskussion einsteigen, das meinst du? Also nicht auf Konfrontationskurs gehen. Aber die Problematik dreht sich doch immer ums Gleiche. Du kannst jetzt mit ihm nicht reden, weil du mit ihm nur zusammenarbeiten musst. Nach deiner Arbeit bist du aber mit deiner Familie bis dahin beschäftigt, dass du nicht abends noch zur Diskussionsrunde mit rechten Fronten gehen kannst. Oder keine Ahnung. Schön mal zu NPD. Jawohl. Ein bisschen Diskurs suchen. Manchmal braucht es einfach das kleine Arschloch mit seiner Band. Ja. Ach ja, der gute Walter Mörs. Lebt ja eigentlich noch? Keine Ahnung. Ja, wollen wir mal die Politik hinter uns lassen und das nächste Thema aufwerfen? Also wenn, dann machen wir es gleich, weil sonst, sonst dann bitte gleich. Sonst knall ich noch ein Argument hinterher. Nee, dann nein. Bastel, du hast doch noch ein Thema gehabt. Aber er kann sich nicht mal dran erinnern. Doch, er kann sich schon dran erinnern. Er versucht bloß das jetzt irgendwie. So einen Bogen zu kriegen, aber wir machen einfach eine Kapitelmarke. Naja, Bogen kannst du da schon irgendwie auch kriegen, wenn du von, sag jetzt mal, von bewahrenden Werten ausgehst, nämlich worüber ich quasi reden wollte, ist, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass Schweden die Mehrwertsteuer auf Reparaturen und Handwerker-Reparaturdienste entweder komplett wegfallen lassen oder gesenkt. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also auf alle Fälle Vergünstigungen dafür, wenn du Sachen reparieren lässt. Und da hätte ich jetzt mal eine Argumentation gegenübergestellt zwischen Dinge reparieren und die Wirtschaftsleistung, die dahinter steht, versus Dinge neu produzieren und die Wirtschaftsleistung, die dahinter steht, zusammenhängende, alles, was damit halt dann hinten dran hängt und was ihr davon haltet. Und ob ihr es tut oder ob ihr das befürwortet, genau. Also ich denke, der Punkt, man muss ja die Frage stellen, warum macht das die schwedische Regierung? Also was ist die Argumentation dahinter? Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ein Aspekt, der ja damit mit Sicherheit einhergeht, ist ja, wenn du den Reparaturaspekt förderst, dann kurbelst du aus meiner Sicht bis zum gewissen Grad auf jeden Fall die Handwerkertätigkeit an. Die Handwerkertätigkeit und auch die Binnennachfrage an. Genau, das ist der Begriff, den ich gesucht habe, weil letztlich Reparaturen finden ja meistens dann doch in dem jeweiligen Land statt, ja. Also ja. Wohingegen dann neue Produkte häufig aus dem Ausland importiert werden. Das heißt also, da wird man wahrscheinlich schon mal eine Stärkung der schwedischen Wirtschaft mit verbunden sein. Das ist also mit Sicherheit eine Argumentation. Der andere Punkt ist natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit. Also anstatt eine Wegwerfkultur zu fördern, wo immer wieder auch neue Rohstoffe mitverbraucht werden, gehe ich halt eher auf eine Reparatur von Komponenten. Ist es eigentlich etwas, das gilt generell. Also egal, ob ich jetzt ein paar Schuhe repariere oder ein Auto oder ein Elektronikgut. Ja. Allgemein, ja. Ich meine, du hast ja bei uns ein Stück weit sowas auch. Du kannst ja, glaube ich, Handwerker kosten, glaube ich, geltend machen bis 2000 Euro. Genau. Was bei uns aber der Hintergrund einfach ist, um die Schwarzarbeit einzudämmen und da ist aber keinerlei Nachhaltigkeits- oder sonstiges Dings, sag ich mal, verargumentiert darin. Aber natürlich wäre so ein Modell vielleicht für, ob das in Deutschland möglich ist oder nicht, oder ob das überhaupt bei uns gesellschaftlich akzeptiert werden würde. Ich versuche gerade dieses ganze Phänomen so auf meinen Alltag. Das ist auch das, was ich mich gerade frage. Abzuklopfen. Wo würde ich das überhaupt machen? Also wo würde für mich tatsächlich sich die Frage stellen, Reparieren oder neu kaufen? Also ich würde schon mal sagen, diese ganzen Elektronikgüter, ja, die, ich würde sagen, 70% meines Nutzungsverhaltens ausmachen, die sind da mal ausgenommen, ja, weil die repariere ich selber, wenn es sinnvoll ist. Ansonsten. Und ersetze sie, wenn es nicht mehr sinnvoll ist. Da brauche ich niemanden, der mir das macht. Ja, aber du kannst doch deinen Kühlschrank, wenn du da ein Leck in der Kühlschleife hast, kannst du nicht selber reparieren. Ich sage ja gerade, die Elektrogeräte, die ich 70% der Zeit so nutze. Und dann sind das eben solche, sag ich mal, wie nennt sich das, langlebige Konsumgüter, wie Weißware, also Kühlschrank, Waschmaschine, Kaffeemaschine. Jetzt ist halt die Frage, Trockner, also Spülmaschine. Das kann natürlich eine sehr, sehr selektive Sicht sein, aber meinem Empfinden nach halten die Sachen nicht mehr so lange wie früher. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen früher kaputt gehen. Und jetzt ist die Frage. Gegenthese. Ja. Gegenthese. Ich glaube, dass du heute für viel weniger Geld. Für ähnliche Qualität wie vor 50 Jahren, also für die Miele, einfach entsprechend viel Geld auch ausgeben müsstest. Und das machen wir einfach nicht, weil es einfach immer diesen Mittelklasse oder sogar Low-Cost-Variante gibt. Ja? Ich finde das Thema... Wer hat denn wirklich eine 3000 Euro Miele Waschmaschine da? Ich muss Gegenthese dazu, aber trotzdem, für mich stellt sich immer die Frage, wer verdient denn im Endeffekt? Wofür? Woran? Weil wenn ich nämlich da drei Zwischenhändler habe, die jeder einen enormen Preis draufschlagen, das Gerät ist diesen Preis nicht wert, unter Umständen. Das macht das Gerät ja nicht besser, weil es über drei Zwischenhändler verkauft worden ist. Ja, aber der Punkt ist der, ich musste heute Abend schmunzeln, als wir hier Hausführung gemacht haben und ihr habt ja noch einen alten Miele-Trockner. Nee, der Trockner ist jetzt neu, die Waschmaschine ist... Oder die Waschmaschine ist Miele, so. Und meine Eltern hatten früher auch immer eine Miele und von Katharina, die Eltern haben auch eine Miele und so weiter. Und also das Zeug hält auch bestimmt, ich weiß nicht, die neue Generation weiß ich nicht, aber wir haben dann für den Spaß mal jetzt auch, als wir nach Küchen geschaut haben, waren wir mal in Küchengeschäften drin und dann zahlst du halt einfach für ein Miele-Gerät Faktor 3, was du zahlst für einen Paukenecht. Und da rede ich ja nicht mal, dass du jetzt irgendwas von LG kaufst, wenn wir von der Waschmaschine sprechen. Und dann ist halt die Frage, hält die Miele, ist die in dem, was sie tut? Also jetzt reden wir mal von Wäsche waschen oder Teller spülen. Ist die dreimal so gut und hält die dreimal so lange? Also ich habe jetzt hier einen Siemens-Trockner. Mhm. gerade, Neukauf hatten vorher keinen. Ja. Und ein Teil der Argumentationskette ist, der war bei den Amazon Warehouse Deals, war der drin und der hätte ursprünglich 1100 Euro gekostet und war jetzt für 499 drin. Was ist Amazon Warehouse Deals? Das sind die hatten doch, ich weiß gar nicht genau, aber die hatten jetzt halt, im Dezember war es, glaube ich, hatten die halt so jeden Tag. Cyber Monday. Ja, Cyber Week, ja. However. Und natürlich schaust du trotz allem, du schaust mal diese Bewertung an. Ja, ja. Und dann, da geht die Bandbreite von, kauft euch die einen Siemens, kauft euch einen Miele, und die anderen argumentieren dagegen, ich hatte jetzt dreimal Miele, die sind alle für den Arsch, und ja. Ich habe mir jetzt einen Siemens geholt und bin voll zufrieden damit. Also, das okay, ist also interessanter Punkt, ja. Also ich glaube, wir können an dem Zeitpunkt jetzt festhalten, es gibt einfach Sachen, da kannst du die Qualität nicht einschätzen als normaler Konsument. Nein, kannst du auch nicht. Ja, du kannst nicht einschätzen. Try and error. Und dann ist doch die Antwort ganz klar, naja, du kaufst dir halt eben nicht das 2.500 Euro Miele-Gerät, wenn du auch ein 600 Euro Bosch oder Siemens oder... Ja, aber warum haben wir alle, die Miele war ja schon früher immer teuer, also irgendwie muss da ja was dran sein, also sonst hätte das ja nicht den Ruf, ja, aber... Um den Bogen nochmal zurückzuspannen, die Argumente, du sagst jetzt, die Sachen gehen deswegen schneller kaputt, weil wir günstigeres, schlechteres Material kaufen, wie auch immer. Die Frage, die für mich dahinter stellt, ist, würden die Hersteller die Sachen hochwertiger machen, wenn sie zum Beispiel damit auch Reparaturleistungen durch hauseigenes Fachpersonal irgendwie verkaufen können? Ich glaube ja. Ja. Das Problem ist nur, das machen halt nicht alle Hersteller, und dann hast du wieder so eine Preissegmentierung und dann hast du wieder genau diesen Drang. Du kannst von so einem hochkomplexen Gerät, kannst du einfach nicht sagen, wie ist die Qualität? Naja, kann ich nicht einschätzen, im Zweifelsfall wird mir dafür viel Geld irgendein Murks angedreht, ja, ist ein bisschen wie hier The Market for Lemons bei Gebrauchtwagen, ja. Jeder VWL-Student kennt das Problem, bei Gebrauchtwagen musst du davon ausgehen, dass dir Müll angedreht wird, ja. Also das ist einfach die Marktlogik, so, und ich würde sagen, das gilt eigentlich für die meisten Sachen, die du als Durchschnittskonsument nicht beurteilen kannst. Wenn jetzt aber der Hersteller Reparatur Kosten an Kundengeräten absetzen könnte, dann wären zum Beispiel verlängerte Garantiezeiten durchaus ein Verkaufsargument. Ich glaube halt einfach, der Punkt genau, ist also da. Ich glaube schon, dass man das machen könnte, ja. Ich komme ja sozusagen von der Frage, wo wäre das für mich sozusagen relevant, wo in meinem Alltag möchte ich was reparieren lassen, ja. Und aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, also ich kann von vielen Sachen die Qualität nicht einschätzen und deswegen neige ich dazu, schon immer die günstigeren bis mittelpreisigen Sachen zu kaufen, auch unter so einem Modeaspekt, ja, ich weiß eben nicht, gefällt mir in 10 Jahren der Mantel noch, ja. Also gebe ich eben nicht 800 Euro für einen Merino Schafwollmantel aus, der irgendwie beworben wird als, das ist ein Stück zum Vererben, ja, sondern kaufen wir halt irgendwie für 200 Euro den, was weiß ich, Billigmantel aus Südost-Taiwan, der wahrscheinlich von Kinderhänden gefertigt ist. Ja, aber das wäre ja auch gar nichts zum Reparieren. Doch, ja. Aber genau. Eine genau solche Philipp Sachen kauft sind, man nie für sich ganz allein. Genau, aber solche Sachen, glaube ich, würden halt Sinn machen zu reparieren, ja, also beispielsweise Schuhe, ja. Teure Schuhe, ja, natürlich. Kannst du neu besohlen lassen, ne? Lässt du die neu besohlen. Ja. So. Aber warum macht man das nicht? Ja, aber der Punkt ist. Weil du einfach die Qualität nicht einschätzen kannst. Naja, aber bei Schuhen, denke ich mal, gibt es schon zum Beispiel vollkommen zeitlose Modelle. Der schwarze Glanzschuh mit gerundeter Herrenschuh, der ist vollkommen zeitlos. Der schwarze Budapester. Ja, der Budapester, der scheint sich schon wieder ein bisschen die Geister, aber wahrscheinlich würde er in irgendeiner Weise auch noch unter Zeitlos gelten. Aber in anderen Punkten zum Beispiel sind Sachen für unsere Eltern oder noch mehr vielleicht für unsere Großeltern, waren einfach Ewigkeitsgegenstände, die für uns in Anführungszeichen schon fast Verbrauchsgegenstände sind, zum Beispiel Wohnzimmermöbel. Ja. Also wo meine Oma, die hat seit, also ungelogen, ich glaube, die hat wahrscheinlich seit 40 Jahren die gleiche Schrankwand da stehen. Und wenn da ein Türl kaputt ist oder was, dann wird das halt repariert. Ja. Und wenn du halt heute so ein IKEA-Ensemble da dir holst, dann gehst du ja gar nicht davon aus, dass du das vielleicht in 10 Jahren noch im Wohnzimmer stehen hast. Richtig, ja. Ja, ja, aber jetzt nochmal die Frage, also wenn wir jetzt von Reparaturen sprechen, wo würde denn sich überhaupt irgendwie die Frage Reparatur oder Neukauf ergeben im Alltag? Also klar, das Auto ist der Klassiker. Irgendwie. Ich glaube nur, also bei allen Gütern, wo du einen hohen, hohen Anschaffungswert hast. Ja. Ja. Und das gibt es halt immer weniger. Ja. Also Eiche, die Schrankwand Eiche rustikal. Ja, aber selbst da, was ist denn da für eine Reparatur? Der geht vielleicht mal das Scharnier kaputt oder sowas. Das ist ich ja, habe, also ich habe jetzt gerade mit dem Hardy oben, wir haben bestehende IKEA-Möbel selbst umgebaut, um sie den aktuellen Bedingungen anzupassen. Also das wäre schon was, wenn du das jetzt mal nicht in Eigenregie, sondern über einen Handwerker machen lässt, das würde da vielleicht fallen. Aber da, das war jetzt eher so eine Geschichte, weil es, also die sind hier analog zu den Billis von der Farbe. Die Farbe gibt es nicht mehr und du hast eigentlich keine Möglichkeit, dir da irgendwie neu was zusammenzustellen, sondern du musst halt einfach da irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber ist schon klar, also wobei ich natürlich im Zuge des Hausbaus kommen da schon bedeutend mehr Sachen dagegen, die du nicht einfach so aus, wenn ich angefangen, ich habe kaputte Fenster oder Türen. Heizung. Die mit der Heizung ist irgendwas oder du musst halt irgendwie, keine Ahnung, Fliesen irgendwie sind welche kaputt gegangen, weil da was draufgefallen ist. Weißware hast du vielleicht mehr, als du es früher gehabt hast. Du hast, keine Ahnung, du hast ein elektrisches Garagentor oder gibt ja x Punkte, die du als Hausbesitzer im Gegensatz zum Wohnungsbesitzer vielleicht oder Wohnungsmieter vielleicht mehr hast, wo du dich selber drum kümmern musst. Also ich denke, dass du auch halt. Aber da stellt sich doch gar nicht so, auch unabhängig davon, ob da jetzt, sage ich mal, ein Steuernachlass auf die Reparatur gegeben wird oder nicht, ist ja gar nicht so die Frage da, lässt es reparieren oder nicht, weil das läuft auf Reparieren raus, weil es einfach wirtschaftlich sinnvoll ist. Naja, die Frage ist ja, wo hast, reparierst du es selber oder lässt du es reparieren? Ach so, meinst du, dass das vielleicht die Motivation war bei den Schweden? Dass sie sagen, die ja, das ist vielleicht ein Teil der Motivation. Aber ich glaube, da ging es eher mehr um gegen die Wegwerfgesellschaft. Ja, aber das ist wirklich für mich die Frage. Also für die Produkte, die Wegwerfprodukte sind, wo würde das in unserem Alltag wirklich funktionieren, dass das reparieren lässt? Und da bin ich halt schon beim Jens auch, dass bei mir halt auch viel einfach Elektronikware und so weiter, da ist es, glaube ich, schwierig, das reparieren zu lassen. Und ansonsten wenn da Kleidung. Was ist mit Radlreparaturen? Das mache ich selbst. Ja, Radlreparatur vielleicht noch, ja. Aber dann hört es auch schon echt so auf, ja. Also. Ja, aber trotzdem dann nochmal die Argumentationsfrage umgedreht. Würdest du zu anderen oder höherwertigen Produkten greifen, wenn du wüsstest, dass du Reparaturen hinterher absetzen kannst? Also zum Beispiel die rahmengenähten Schuhe. Würdest du sagen, okay, ich kann eigentlich jetzt hergehen und mir, sag ich mal, für 400 Euro ein paar Schuhe holen. Ich bin ausgewachsen, meine Schuhgröße wird sich nicht ändern. Einen bedeutend fetteren Fuß werde ich auch nicht kriegen. Tendenziell werden mir zumindest Schuhe, werden mir die mir jetzt passen, wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch passen. Zeitloses Modell, wenn ich da, sag ich jetzt mal, ja. Spare ich mir im Endeffekt das ja wieder rein. Ja, aber ist ja nicht so, dass du, also guck mal, wenn jetzt, also ich kaufe eigentlich nur eine Marke Herrenlederschuh, das ist immer Lloyd. Und Lloyd ist so, ich sage, mittelpreisiges Segment. Ist jetzt kein Billigschuh. Die Schuhe kosten immer so zwischen, ich kaufe die meistens im Outlet, aber so Listenpreis irgendwie so zwischen 95 und 130 Euro. Und ich sage, das ist ein solider Schuh. Und davon habe ich 8 bis 10 Paar, kann ich immer durchtauschen. Aber da wird sich jetzt keine Reparatur lohnen. Also wenn die durch sind, sind sie durch, fliegen sie in den Müll, so. Jetzt ist halt die Frage, ja, würde ich mir stattdessen dann eher einen Schuh kaufen, der halt 400-500 Euro kostet? Ist halt die Frage, was kosten da die Reparatur? Selbst wenn ich da keine Steuer drauf zahle, wahrscheinlich, wenn ich den neu besohlen lasse, kostet der mehr, als wenn ich einen komplett neuen Schuh von Lloyd kaufe, wahrscheinlich. Ich muss noch mal kurz fragen, du hast 8 Paare? Ja. Und wie oft ersetzt du die? Ja, so 2 Schuhe im Jahr oder so. Also ich kann dir sagen, so eine Schuhreparatur kostet nicht mehr als 30 Euro. Ja, aber dann ist Leder kaputt und so, dann sind die einfach durch. Ja, dann sind die ja 3 Jahre alt oder so. Ah, krass, okay. Ich tausche halt immer mal wieder so durch, ja. Also ich habe halt mittlerweile einen relativ großen Fundus. Das sind, ich habe teilweise zwei Paare, die gleiche, also vom gleichen Schuh. Ja, kauft ja auch immer drei Paare vom gleichen. Wenn mal ein linker kaputt ist, dann nimmt er halt vom anderen Bein dazu. Nein, aber ja, interessant, dass du so viele Paar Schuhe hast. Ich habe also Paar Schuhe habe ich noch viel mehr. Ich meine für die Arbeit. Ja, also ja, so ja, okay, aber du hast ja sonst auch, du hast noch Hausschuhe und Gummistiefel und Badeschlappen und. Ich habe keine Gummistiefel. Du hast keine Gummistiefel? Nein, ich habe keine Gummistiefel. Du hast keine Gummistiefel? Ja, nein, habe ich nicht. Hab ich auch, nee, habe ich, ich auch nicht. Ich habe ganz wenig Kleidung. Ja, aber okay, er hat keine Gummistiefel. Habe ich auch keine. Jetzt frag mal, was du gerade fragen wolltest. Was machst du denn, wenn es in Strömen regnet, nee, weil du rummatschen musst? Nein. Ja, nee, ich stelle mir die Frage gar nicht. Weil du hast ja auch, keine Ahnung, du hast weder einen eigenen Garten, noch hast du Eltern mit Garten in der Nähe, wo du irgendwie jemals in die Versuchung kommen sollst. Zum Jagen gehst du wahrscheinlich auch nicht. Also tue ich auch nicht, aber... Die Einsatzmöglichkeiten für Gummistiefel reduzieren sich gerade. Ja. Ja, aber jetzt deshalb, also ich glaube halt einfach gerade, wenn es um Modeartikel geht, Kleidung und so weiter, dann ist halt auch einfach immer diese, ja, die Vergänglichkeit. Klar, wie du Wassel schon sagst, so ein klassischer Herrenschuh, den kannst du wahrscheinlich ewig anziehen, ja. Aber dann ist ja die Frage, ist es dann halt so viel billiger am Ende des Tages, ja. Ich glaube, es ist ja. Ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Also beispielsweise jetzt so der klassische rahmengenähte, handgemachte Schuh, den musst du halt auch pflegen. Ja, weil so, wenn du halt einen Schuh über 10 Jahre tragen willst und das Leder einigermaßen mitmachen soll und so, ja, den musst du halt pflegen. Und das ist eine Einstellungssache, ja. Wenn du den nicht pflegst, dann ist auch der 400-Euro-Schuh nach anderthalb Jahren im Arsch. Du, wenn du da nach nebenan gehst, du könntest mal mein Glas reparieren, das hat nämlich ein Loch. Ja, ah, jetzt verstehe ich die Anspielung auf Reparaturen. Also ja, ich schwierig. Also ich finde, man muss schon seine Einstellung ändern. Jetzt um so einen kurzen Blitzlichtrückblick nach vorher zu, das ist halt eine Sache, die jetzt halt für uns so wahnsinnig neu klingt, das hättest du meinem Opa aber nicht erklären müssen. Also das ist halt... Das weiß ich schon, ja, klar. Also da hat's halt zwei Argumentationsketten in irgendeiner Art und Weise gegeben. Das eine ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das zweite ist halt, alles, was nicht mindestens, keine Ahnung, schon Abkaufdatum für 20 Jahre hält, brauche ich, also billig ist mir zu teuer. Ja, aber das ist doch interessant, wie sich das so vollkommen gewandelt hat, ja. Heute ist es nicht mehr, was nichts kostet, ist nichts wert, sondern... Geiz ist geil, billig ist gut. Nee, sondern es steht schon im Verdacht, dass etwas... Schufi. Ah, La Chouffe. Den habe ich auch vor kurzem getrunken. Kennst du? Mhm. Brasserie La Chouffe. Das ist das französische Wort für Chaufe. Nee, Belgien. Das ist ein belgisches... Chaufe? Chaufe. Ein belgisches Bier, was ich aus Südtirol mitgebracht habe. Trinken okay. Ein echter Globalist. Mhm. Hier ist los. Ich sag dir, die belgischen Biere, die lassen sich nicht von deutschen Flaschen öffnen. Ohne Scheiße, passt nicht. Ja? Passt nicht. Das also ich finde tatsächlich, es hat sich komplett das geht nicht. Schau mal, vielleicht ist es ein Drehverschluss. Wer macht denn sowas? Nee. Da hilft nur eins. Da muss die Profi. Das darfst du nicht. Boah, okay. Ich guck mal. Ging. Und es ist auch nicht explodiert. Sehr gut. Trinken wir noch belgisches Bier, oder wie? La Brasserie de Chouf. Ja, aus Südtirol. Die 075er Flasche. Mm. Ja, Entschuldigung, ich wollte euch nicht mit meinem Bier hypnotisieren, ja? Ja, hast du aber. Ja. Also die Vorzeichen haben sich geändert mit der Zeit. Und was ist jetzt, sag ich mal, trotz alledem nochmal bezüglich halt Ressourcenverbrauch? Würde das eine Reparaturargumentation für euch zulassen oder ist das gar natürlich, kein Argument? Natürlich, doch, absolut, klar. Aber es ist... wie das halt immer so ist mit der Umstellung der Lebensweise, ist halt schwierig, ja. Mhm. Ach ja. Jo, kann man trinken. Also schmeckt besser, als wie das Label ausschaut. Okay. Also, um dazu zu sagen, wir werden wir haben nur gerade kein Internet, aber ich werde natürlich nachher in meinem Instagram-Account die Biere posten. Also in so einem Man Cave muss unbedingt Internet rein, ich sehe schon. Das geht nicht anders. Wir können ja zum Einzug einen Repeater schenken. Ja, schenken wir den mal zum Einzug. Das Problem ist ja noch nicht mal Internet. Schenkt mir eine Zeitmaschine auch dazu. Ach so, okay. Ja, also um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, ja, Reparaturen sind gut, ja, man sollte das häufiger machen, aus unterschiedlichsten Gründen, Stärkung der Binnennachfrage, ressourcenschonend, vielleicht auch geldbeutelschonend, aber es ist... Nachdem du jetzt, vielleicht sind wir jetzt wieder in unserer eigenen Echokammer drin, aber nachdem du jetzt niemanden finden wirst, der gegen diese Punkte dagegen argumentiert. Ja. Weil irgendwie nach meinem Dafürhalten, dass irgendwie so ein gesamtgesellschaftliches Konsensding ist. Genau. Ist die Frage, warum tun wir es nicht alle schon längst? Naja, wie gesagt, weil ich glaube, weil wir halt gesellschaftlich eingeimpft bekommen oder weil wir einfach der Meinung sind, dass das, was viel Geld kostet, keinen qualitativen Vorteil hat. Ja, wir haben es gerade wunderbar durchexerziert. Also es eben nicht mehr gilt, was nichts kostet, ist nichts wert, sondern andersrum. Nee, ich glaube, das ist gar nicht das Argument. Ich glaube, das Thema ist, es gibt einfach kein vernünftiges Dienstleistungsangebot in Deutschland für die Produkte, die wir regelmäßig kaufen, dass sich dann eine Reparatur überhaupt vernünftig abwickeln lassen wird. So, der Punkt ist ja der. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, doch, glaube ich schon. Also gerade wenn du jetzt über Elektronik und so weiter sprichst. Also wo ist denn wirklich das Hintenlang, das Dienstleistungsangebot und das Reparaturangebot noch entscheidend? Das ist entscheidend gerade weniger im Konsumgüterbereich, sondern vielleicht im Industriegüterbereich, also wo du sagst, okay, ich habe hier ein Produkt, was ich kaufe, wo die Dienstleistung und die Reparatur und die Wartungen und so weiter hinten raus noch wirklich entscheidend ist, weil ich einfach, wenn ich das Produkt nicht so schnell austauschen kann, das mit einem enormen Aufwand verbunden ist, also ich rede jetzt von Maschinen. Dann, da ist es ja wirklich ein Verkaufsargument, dass du sagst, okay, ist es sichergestellt, dass hinten raus, wenn es zu Problemen mit dem Produkt kommt, dass ich eine vernünftige Versorgung habe, dass ich eine Reparatur, eine Ersatzteilversorgung habe und so weiter. Und dann kannst du darüber auch argumentieren. Du kannst sagen, also wenn ich das zur Verfügung stelle, habe ich dadurch einen Mehrwert, den ich abbilden kann und wo ich auch einen Premiumpreis mit abrufen kann. Und da ist auch der Käufer gewillt, dann praktisch eher eine Reparaturleistung in Anspruch zu nehmen. Aber gerade im Konsumgüterbereich ist es doch häufig so, dass einfach auch sich die Wettbewerber gar nicht so differenzieren über die Dienstleistung. Also wenn das Produkt kaputt ist, dann ist halt häufig es einfacher oder auch das Argument, ja, dann kauf halt ein neues, weil der Aufwand der Reparatur und so weiter so hoch ist, der ganze logistische Aufwand, der damit hinten verbunden ist, dass du schon gar keinen Bock hast, das zu machen. Ja, nee, aber es gibt doch jetzt Geräte zum Beispiel, auch nennen wir es mal Konsumgüterbereich. Die sind für mein 8% das Ding hier. Die sind für mein oder vielleicht bei vielen anderen Leuten auch für deren Dafürhalten einfach qualitativ dermaßen ausgereift oder am Ende der Fortschrittskette, dass ich jetzt persönlich nur noch marginal irgendwie eine Verbesserung sehen würde. Zum Beispiel Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen etc. Bin ich bei so Produkten, die meines Erachtens vollkommen ausgereift sind, ist da nicht, sag jetzt mal, fällt für mich zum Beispiel der Punkt, ich tausche das Gerät in 3 Jahren aus, weil es was Besseres gibt, der fällt ja schon mal weg. Ja. Hätte ich eigentlich gerne bei so Produkten zum Beispiel das Rundum-Sorglos-Paket, ich kaufe das Ding jetzt und das funktioniert einfach die nächsten 15 Jahre und ich muss mich einen Scheiß drum kümmern, ob ich das jetzt austausche oder sonst irgendwie. Das wäre also für mich ein Wenn mir heute irgendjemand sagt, kauf diesen Trockner, leg 100 Euro drauf oder 300, 500 Euro legst du nochmal drauf und du hast die nächsten 20 Jahre garantiert kein Problem. Ein Anruf, einen Tag später ist der Mechaniker da, setzt das Ding in Gang und das funktioniert wieder für die nächsten 20 Jahre wäre ich wahrscheinlich bei so Geräten durchaus bereit, einen Mehrpreis zu zahlen, einfach dafür, dass ich mich nicht mit dem Ding irgendwie rumärgern muss. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, natürlich sind die sehr ausgereift, aber ich glaube gerade, dass was die Energieeffizienz und so weiter betrifft, dass da immer noch, wenn du jetzt in 5 Jahren ein Gerät kaufst, dass sich das schon nochmal substanziell von dem unterscheiden wird, was du heute hast, ja. Also das tut weiterhin genauso waschen, ja, aber es braucht halt vielleicht dann nur noch die Hälfte vom Wasser und es braucht nur noch ein Viertel vom Strom zum Beispiel, ja. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Grundsätzlich bin ich bei dir, bloß ist die Hälfte von fast nichts, ist fast noch weniger. Also das ist halt... Ja, wenn es nicht mehr wehtut. Das ist ja genau der, also keine Ahnung, eine Spülmaschine von vor 20 Jahren hat dann ungefähr 4-mal so viel Wasser gebraucht wie jetzt. Eine jetzige Spülmaschine, wenn ich anmache, brauche ich weniger Wasser für einen Spülgang, als wie wenn ich von Hand wasche. Da brauchst du nämlich irgendwie 4 Liter Wasser oder was. Also die Argumentation in allen Ehren, aber wie weit will ich denn runterkommen? Also natürlich kann ich irgendwann, weiß nicht, dann eine Wasserrückgewinnung mit Wiederaufbereitung oder was haben. Okay, sehe ich alles an, aber trotzdem sind wir da bei vielen Punkten an einem Punkt, wo das einfach schon sehr hohes Niveau ist, nicht mehr viel weiter steigerbar ist. Und da würdest du jetzt sagen, okay, du wärst halt bereit zu sagen, okay, wenn ich jetzt halt anstatt alle 5 Jahre praktisch ein neues Gerät zu kaufen, würdest du sagen, okay, dann kaufe ich halt lieber das Gerät, was vielleicht das Doppelte kostet, also von dem jetzigen Gerät, also von dem Low-Cost-Gerät. Dafür habe ich dann aber dann eine Sicherheit, dass das Ding auch 10 Jahre, 15 Jahre funktioniert. Also auf meiner Liste der funniest things on earth steht, sich über Waschmaschinen informieren, nicht drauf. Ja. Also von daher, ich will nicht so weit gehen zu sagen, diesen Punkt in meinem Leben abhaken, keine Waschmaschine gekauft, aber irgendwie, ich habe auch jetzt keinen persönlichen Mehrwert darin, wenn ich weiß, ich muss mich in 10 Jahren wieder darum kümmern. Also es ist nicht so, dass es mich Tag und Nacht verfolgen würde, aber trotz all dem. Wir verstehen, glaube ich, worauf du hinaus willst, ja? Ja, also ich bin ja jemand, ich neige eher dazu, neu zu kaufen, als zu reparieren. Auch wenn das, obwohl ich diese Punkte alle für richtig und vernünftig halte, ist es halt bei mir immer irgendwie so ein wirtschaftliches Abwägen und dann für zumindest für die Produkte, die ich kaufe, ist halt das häufig nicht die Frage reparieren. Also es gibt halt wirklich wenige Dinge in meinem Alltag, jetzt mal das Radl vielleicht ausgenommen, wo sich halt Reparatur wirklich lohnen würde. Jetzt seid ihr jetzt beide Brillenträger. Und ich stelle mir jetzt als noch nie eine Brille habender das als ein ziemliches Geschiss vor, zum Optiker zu rennen und dann 85 Brillen durchzuprobieren und hinterher mit keiner so richtig zufrieden zu sein. Und dann hat man irgendwann seine eigene Brille gefunden und das ist die Persönlichkeit und alles vollkommen unterstreichen. Das ist the most loveliest thing on earth. Und dann wird diese Brille aus dem Sortiment genommen. Ja. Und du kannst einfach de facto diese Brille, mit der, wo du ewig Zeit mit verbracht hast, dir genau die Brille zu deinem Kopf zu suchen, du kannst die, ich würde die halt einfach 1000-mal reparieren lassen wollen. Ja, aber das ist ja nicht so. Deine Einstellung in Ehren, aber die Brille ist ein Modeartikel. Genau. Du würdest auch heute keine grünen Bäder mehr einbauen mit den Kacheln aus den 70ern. Aus den 80ern, Entschuldigung. Brille, aus den 70ern. Brille ist absolut Modeartikel. Zum Beispiel die ich jetzt auf der Nase habe. Das ist einfach jetzt, ach ja, das sieht doch mal ganz nett aus. In 4 Jahren würdest du die nie wieder kaufen. Nee, wahrscheinlich. Vielleicht schon nächstes Jahr nicht mehr, ja? Und die hat jetzt 98 Euro gekostet, die Brille. Mit Gläsern, ja. Da fängst du halt an zu reparieren. Da kaufst du im Zweifelsfall eine neue. Ja, aber da geht es mir nicht darum, um den Preis. Da geht es mir um die, keine Ahnung. Dir geht es einfach darum, dass du an dem, also du sagst halt einfach, du hast so ein Lieblingsstück und an dem hängst du. Sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal keine Brille, sondern sagst halt, du hast halt irgendwie eine. Levi's hat meine Jeans aus dem Sortiment genommen. Ich hatte eine Jeans gefunden, da habe ich perfekt gewusst. Dass du da im Arsch gepasst hat. Ja, genau, selbst zu meinem Arsch. Passt, wackelt unter Luft. Ganz klar. Und ich habe einfach bloß, ich habe nicht hergehen müssen in irgendeinem beschissenen Laden und Hosen probieren und dann passt es wieder nicht und dieses, sondern ich bin da hingegangen in einer 4-Minuten-Aktion und habe gesagt, diese Nummer, diese Farbe, diese Größe, bitte, jetzt hier, Kasse zahlen, fertig. Und einfach, dafür und keine Ahnung, ich habe mittlerweile ist es vollkommen chancenlos, aber ich habe ungefähr 10 Jahre lang habe ich meine Hosen nur noch bei eBay gekauft, weil ich alte Modelle von dieser Hose halt in meiner Größe von irgendwem gebraucht gekauft habe. Und das ist mir einfach, das ist mir viel zu viel verschwendete Lebenszeit, Hosen zu probieren. Ja, ja. Und da sind halt dann, also ich lasse zum Beispiel ganz viele Hosen, ich bringe die alle zum Änderungsschneider und ein bisschen auslassen oder hier irgendwie Reißverschluss reparieren, ja, bevor ich die wegschmeiße, weil ich halt einfach, weil das für mich Sachen sind, da muss ich mich halt dann nicht um eine Neuanschaffung in irgendeiner Art und Weise kümmern. Und wenn der Kaufprozess, der damit verbunden ist, der nervt dich einfach. Ja, also der Kaufprozess der steht auch nicht auf seiner Funny Best Things to nee. Do Funny before things. You die. Und der Bucketlist, ja. Die Liste ist lang, aber gewisse Sachen tauchen einfach nicht auf. Ja. Winterreifen aufziehen auch nicht irgendwie, seltsamerweise. Ja, aber das ist dann für Hast mich... Hast du da einen Servicevertrag bei ATU? Und Scheiße habe ich. Ich fahre keinen nur. Ja. ATU, die sind ja sowieso pleite. Ach nee, jetzt nicht mehr. Nee, die sind ja gekauft worden, ja. Aber das ist halt für mich der Punkt. Das ist halt einfach natürlich... Bist du bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen für Artikel, an denen du irgendwie mit denen du was verbindest, also die dir ans Herz gewachsen sind oder wo es halt keine Alternative gibt? Weil wenn es jetzt bei Levi's weiterhin dein Modell geben würde, dann würdest du sagen, okay, hier die Hose ist jetzt durch, würdest du in den Müll feuern, dann würdest du einfach eine neue kaufen. So. Also da ist es ja nur einfach, es gibt das Produkt einfach neu nicht und deshalb investierst du in Reparatur, ja? Ich würde halt immer, also die Geschichte ist schon, dass ich, also in Reparatur respektive für mich damit verbunden auch in Langlebigkeit irgendwie versuchen würde zu investieren. Das ist bei einer Hose ganz schwierig, weil die ist halt einfach, je nach Nutzungsdings, ja, ja. Die ist halt einfach irgendwann durch. Und, aber keine Ahnung, ich würde auch, weiß ich nicht, ich habe irgendwie nicht so richtig Bock, mich dauernd um irgendwie Sachen neu zu kümmern, sondern irgendwie, was ich halt, ich setze halt gerne und dann mache ich Sachen einen Haken drunter und passt. Brauch keine Ahnung, neu drüber nachdenken. 40er Pack schwarze Socken, ja. Passt. Ja. Und ja, keine Ahnung. Aber von daher, trotz alledem, glaube ich, dass es halt auch ja, aber der uns Punkt, allen gut tun würde, wenn ja, wir halt Punkt, die Punkt Sachen ja reparieren der, lassen würden. Also, wenn du jetzt mal nochmal dieses Reparaturbeispiel nehmen. Würdet ihr die These mit unterschreiben, dass es natürlich heutzutage, einfach weil die Produktionskosten von vielen Artikeln so niedrig sind, es im Vergleich zu früher halt auch kaum noch wirklich Berufe gibt, außer jetzt, sage ich mal so, für schon in Anführungszeichen Investitionsgüter, die sich mit der Reparatur beschäftigen, weil also du, auch wenn du früher, also so zum Beispiel so Schuster und Mr. Minute und sowas, das gab es früher viel häufiger, das gibt es alles gar nicht mehr. Das siehst du nur noch sehr selten. Ja, also da sind ja die sind ja noch relativ häufig, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwo wieder einen kleinen Fernsehreparaturdienst oder so ein kleines, das oder ist so kleine jedes Mal so ein Kuriosum. Ja. Ja. Ja. Die gibt es schon noch, aber wo ich mir auch die Frage stelle, was tut ihr? Also keine Ahnung, ja. Verkaufen könnt ihr nicht irgendwie aus dem Laden raus, weil es gibt so eine Bandbreite an Glotzen, die hast du nicht bei dir. Also das wird so nicht sein. Andererseits muss ich sagen, mein Schwiegervater hat vor, ich glaube, 3 Jahren eine elektrische Schreibmaschine beim Kurt Bullinger in München gekauft, zentrale Innenstadtlage. Und der ist da rein, und weil seine war kaputt oder schon, keine Ahnung, nicht mehr reparierbar. Und dann hat er eine neue gekauft und geht zum Kurt Bullinger, zentrale Innenstadtlage. Und dann haben die nicht eine, die haben 2 elektrische Schreibmaschinen. Die haben in zentraler Marienplatz Innenstadtlage 2 Quadratmeter für elektrische Schreibmaschinen reserviert. Das ist mir vollkommen unbegreiflich. Dass es dafür noch Käufer gibt, ja, und dass es überhaupt noch hergestellt wird. Aber das ist halt, keine Ahnung, ich glaube, mein Schwiegervater hat davor seine Schreibmaschine auch wahrscheinlich 5-mal reparieren lassen. Das muss er auch irgendwie gemacht haben. Ja, aber das ist ja dann so ein aussterbendes Produkt, ja. Unser Karstadt nämlich eine Freiheit. Bei dem siehst du, also da kannst du wirklich mitverfolgen, wie die versuchen, ihre Verkaufsfläche zu optimieren. Es ist total spannend, ja. Früher gab es dort im Erdgeschoss irgendwie ganz viel so Zeitschriften und Zeitungsartikel und Schreibwaren und ein bisschen Parfum und ein bisschen Schmuck und ein bisschen Krimskrams, Handtaschen und so. Ein bisschen Schmuck wahrscheinlich noch. Ja, sagte ich bereits. Okay, habe ich nicht zugehört. Und Strümpfe und so. Und so mit der Zeit wandert das alles dann so irgendwie vom Erdgeschoss in den ersten Stock oder wird was runtergehoben und dann wird plötzlich die Verkaufsfläche für Sonnenbrillen im Winter deutlich größer, wo ich ja denke, was ist denn jetzt plötzlich los? Dann schrumpft wieder. Ist so regelmäßig dahin, dass er das so verfolgt? Bestimmt anderthalb bis zwei Wochen da mal im Karstadt, weil der halt einfach so ein schöner Gemischtwarenladen ist, ja, und halt nicht weit weg von uns kommt ist. Kommt er von der Arbeit heim, hat noch keinen Bock auf die Familie und dann geht er erstmal bummeln. Setze ich mich mal in Karstadt und gucke mir die neuesten Computerspiele an. Früher sind wir da auch auf der Treppe gesessen. Also. Ja, genau. Es ist wirklich interessant, ja. Also wie die wirklich eben, also da siehst du wirklich an, wie die versuchen, jeden Quadratmeter zu optimieren darauf, dass es eine gute Kombination aus Gewinn und Umsatz und wird aber auch von den Leuten gebraucht. Zum Beispiel früher hatten die ganz oft so Haushaltsmittelhelferchen, irgendwie weiße Farbe oder ein Pinsel oder Glühbirnen oder so, ja. Also ganz teuer Apothekenpreise, aber du wusstest, dieses eine Ding, da musst du jetzt nicht irgendwie zum Baumarkt fahren und irgendwie teuer irgendwie in die Außenbezirke, sondern gehst du zum Karstadt und die haben noch diese, keine Ahnung, Batterie in Größe D, die lange nicht mehr hergestellt wird oder so. Ja. Also wirklich total lustig. Was hat das jetzt mit unserem Reparatur? Na hier, Count Bullinger, 2 Quadratmeter für elektrische Schreibmaschinen, ja. Ja, aber es gibt also keine Ahnung, nimm doch den Kustermann zum Beispiel, wo du dir auch sagst, wie kann sich denn Kustermann für Neumünchner und Nichtmünchner? Kustermann ist das Haushaltswarengeschäft. Wo ist denn der? Ich glaube, ich weiß. Am Rindermarkt. Okay, ja. Das ist wirklich. Ja, so, da habe ich auch schon gekauft, ja. Ich habe schon mal ein Bügelbrett gekauft, ja. Oh. Das ist so ein Traditionsgeschäft und das ist halt, wenn du wahrscheinlich münchenweit irgendwen fragst, wo kriege ich denn eine vernünftige Pfanne, dann wird jeder sagen, gehst halt zum Kustermann. Ja. Das Zeug kostet halt und die stehen wahrscheinlich trotz alledem vor dem gleichen Problem, dass, keine Ahnung, jeder zwar weiß, dass es beim Kustermann das geben würde, aber es trotzdem jeder im Internet bestellt. Also das Fazit: günstig kaufen heißt zweimal kaufen und nicht reparieren. Teuer kaufen heißt einmal kaufen und reparieren, aber es hapert häufig so ein bisschen. Ganz ehrlich, hapert am Business Case, ja? Also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt halt wenige Produkte, wo sich das mit dem Reparieren wirklich so lohnt. Ist einfach so. Bin ich fest von überzeugt. Weil ich, guck mal, ich habe jetzt. Ich challenge das mal. Ich kaufe mir jetzt immer nur noch das rechts unten Modell von allem. Ich hab mir jetzt zum Beispiel, hatte ich mir... Ich dann in Privatinsolvenz gehen, dann sprechen wir uns wieder. Nein, aber ich hatte gleiche Frage. Ich habe letztes Jahr mir einen, als ich hier nach München gezogen bin, habe ich gesagt, ich brauche irgendwie, weil ich mich räumlich ein bisschen verkleinert habe, habe ich gesagt, naja, du brauchst jetzt irgendwie nochmal so eine Kombination. Entweder kaufst du einen Trockner und eine Waschmaschine, weil meine alte Waschmaschine hat auch so langsam den Geist aufgegeben. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kaufst du dir so einen Waschtrockner. So, ein Kombigerät. Ganz schlechte Idee. Nö, also für einen Single-Haushalt ist das okay, für einen Pärchen-Haushalt auch noch okay. Klar, wenn du Familie hast und so, ist es keine Option, weil du einfach... Lass die mal kaputt gehen. Das dauert einfach zu lange. Ja, aber das Ding ist, ich habe jetzt von LG da einen gekauft, weil ich genau vor der Frage stand, kaufe ich einen von Siemens, Bosch und habe mich halt schlau gemacht und so. Und so die Siemens-Bosch-Geräte, die lagen so bei 800 Euro aufwärts. Und ich habe jetzt einen von LG gekauft. Der hat einen schönen Vorteil. Er macht nebenher noch lustige Geräusche, wenn er fertig ist. Ja, kenne ich. Finde ich gut. Kannst du tanzen? Ja, kennst du ja bei dir auch. Ihr habt einen Samsung, glaube ich. Wir haben Samsung. Ja, ja, und das Ding hat halt 490 oder 530 oder irgendwie. Also auf jeden Fall substanziell weniger gekostet und hat halt noch 10 Jahre Garantie drauf. Mhm. So. Moment, auf was für auf die Trommel und so, klar. Ja. Aber egal, aber Also das Argument war ja nicht, ich habe das jetzt an Lebenszeit, sondern ich habe einfach gesagt, okay, Effizienzklasse und so, ziemlich gleich. Wie lange wirst du das Ding nutzen? Naja, vielleicht 8 bis 10 Jahre. Wenn es zwischendrin kaputt geht, naja, dann kaufst du halt ein neues. So. Ja, klar. So, also. Die Waschmaschine von meinen Schwiegereltern hat eine extra leise Taste. Das macht man es auch. Ich frage, Silent Mode. Ne? Ja, mir stellt sich die Frage, warum? Ja, dass du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel nachts wäschst, dass das gerade den Schleudermodus und so weiter unterdrückt, wenn du im Mietshaus wohnst. Ne? Naja, die Frage ist, warum drückst du die nicht immer? Genau, also ja. Das ist ein bisschen entweder, wie die Power-Taste, wenn du an den 386er PCs gehst. Genau, also entweder sie wäscht im Silent Mode schlechter, dann gibt es keinen Grund, den Silent Mode zu wählen. Ja. Oder sie wäscht im Silent Mode gleich gut, dann gibt es keinen Grund, den Silent Mode nicht immer zu haben. Ja, ja. Also irgendwie ist diese Taste vollkommen redundant. Naja, oder sie schleudert nicht so schnell im Silent Mode. Genau, dann hast du weniger. Braucht länger beim Trocknen. Ja, ist bei mir. Ja. Das könnte sein. Nee, ist bei meiner so, ja. Glaube ich. Habe ich dann Silent Mode? Ich bin gerade überlegen. Lass mich schauen. Habe ich das? Das habe ich auch gar keinen. Okay, ich gehe stoppen. Ja. Tja, das. Also, was lernen wir da draus? Wir würden gern in nachhaltigere Konsumgüter investieren. Nein, also, oder? Ich will das nochmal ganz kurz an mir festmachen. Ich habe tatsächlich diesen ganz, ganz, ganz, ganz harten Vorsatz, dass ich jetzt nicht mehr mir diese Ausrede des Günstigkaufens zurechtlege. Hast du also, jetzt seit einer halben Stunde? Nein, das habe ich schon länger. Wir sind gerade dabei, irgendwie einen neuen Tisch und Stühle zu kaufen. Ja? Wir haben vor, ich weiß gar nicht, vor 3 oder 4 Jahren uns 4 neue Stühle gekauft. Genau. Wollten nicht Geld ausgeben und das war einfach eine scheiß Idee. Ja? Das hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten damals einfach schon 150 Euro für einen Stuhl hinlegen sollen und dann halten die einfach 20 Jahre. Und es muss ja kein, wie heißt denn der, Le Corbusier oder sonst irgendwas sein. Ja, ich weiß schon, was du meinst, Fritz Hansen. Ja, also ist schon klar, was du... Nein, das muss es eben nicht sein. Da kostet so ein Ding übrigens dann auch 400 Euro das Stück, aber also ich würde schon sagen, so für Sachen, wo du sagst, okay, die sind irgendwie einigermaßen langlebig angelegt, sind jetzt vielleicht aber nicht ganz die krassen Modeartikel oder wenn es Modeartikel sind, dann nimmst du halt die Variante, die tendenziell ein bisschen zeitloser ist. Ja, mein Gott, dann legst du halt irgendwie mal das Doppelte oder Dreifache hin, aber dafür hast du es dann auch 4-mal so lang. Und die würde ich dann natürlich auch reparieren lassen, ja. Meine jetzigen Stühle lasse ich nicht reparieren. Ja, ich meine, man kann das Ganze, man kann, die lassen sich auch nicht reparieren. Man kann das ganze System natürlich schon auch ein Stück weit ausweiten, also dass du zum Beispiel sagst, ich gebe jetzt die vergünstigte Mehrwertsteuer nicht bloß auf Reparaturen, sondern ich gebe die auch auf Secondhand-Ware zum Beispiel. Was ja, sag ich jetzt mal, ein Stück weit von der Nachhaltigkeitsebene her auf der gleichen Schiene läuft. Ja. Das ist halt immer die Frage, nach welcher Grundlage du gehst. Und ich denke, bei Reparaturen spielt halt zum Beispiel schon das Argument irgendwie da mit rein, dass du halt dann auch bedeutend mehr, wie du vorher gesagt hast, Wirtschaftsleistung im Land hältst, indem du, sag jetzt mal, eigene Handwerker irgendwo beschäftigst. Wäre auch da die Frage zum Beispiel, was mache ich denn mit anderen klassischen Handwerksleistungen? Also zum Beispiel Schreinerarbeiten. Wer lässt sich denn jetzt heutzutage, sag jetzt mal, im größeren Stil, wenn es nicht so eine Einmal-für-immer-Anschaffung ist, irgendwie einen Schrank vom Schreiner machen oder so. Keine Sau. Das ist nicht bezahlbar, das ist herzbadig, ja. Ich meine, klar sind von 7-19% Mehrwertsteuer, deswegen wird das Ding immer noch unendlich viel teurer als IKEA sein. Ja. Aber vielleicht ist es argumentativ halt irgendwo zumindest ein Schritt in die Richtung. Ist es denn wirklich so, dass man die Dinger nicht bezahlen kann? Das ist unglaublich teuer. Also mein Onkel, ja, ist mein Onkel, ist der Bruder meiner Mutter, der hat bis vor 3-4 Jahren in einem Schreinerbetrieb gearbeitet, ist ja schon mit 14 zur Ausbildung hin und der kann echt was, ja, also der baut selbst Möbel und so weiter und mit dem habe ich mich letztens unterhalten, habe gemeint, ja, was denn all der Betrieb dann mal jetzt machen würde Und da hat er gesagt, die haben ziemlich aufgerüstet, also die sind, haben auch entsprechende Werkzeug und so weiter. Und die haben sich darauf spezialisiert, dass die halt Einbaumöbel machen, aber halt wirklich nur, also Privatkunden haben sie wirklich nur wirklich im High-End-Bereich, weil es halt einfach sehr, sehr teuer ist. Und der Großteil der Kundschaft, das sind halt Arztpraxen und so weiter, die sich halt dann spezielle Möbel bauen lassen für ihre Anforderungen, weil da einfach keine Standardmöbel halt einfach passen, ja. Und wenn du dir von denen irgendwie, je nachdem, was du da, das verstehen Fehler nochmal mit Material und so weiter, aber das, du hast dann so ans Bett, kostet halt irgendwie 3000 Euro oder sowas. Ja. Du hast dann so einen Schrank oben gesehen, oder? Den im Schlafzimmer, den Einbauschrank. Du hast ihn nicht gesehen, aber ich versuch's kurz zu erklären. Wir haben halt schräge. Also, wenn du dir hier unten, hier ist die Treppe gleich nebendran, ja, und dahinter ist bloß so ein Meter Platz. Und das gleiche haben wir zwei Stockwerke oben auch, und daher wärst du mit einer normalen Schrankgeschichte, hättest du da keine Möglichkeit gehabt hinten, weil da wärst du bei klappbaren Türen, hättest du die nicht aufmachen können, etc. Also sind wir mehr oder weniger, um den Platz optimal zu nutzen, nicht um einen richtigen Einbauschrank drumherum gekommen. Und dieses Ding kostet halt so, wie es oben drin ist, und wir haben da schon abgespeckt. Wir haben halt wirklich, sag jetzt mal, gesagt, okay, die Front vorne, die muss top sein, und was innen drin im Schrank dann ist, Kasten, Würfel, Weiß, so ungefähr, genau. Und trotzdem bist du da im oberen vierstelligen Bereich. Aha. Und das ist einfach, wo du sagst, weder für die Studentenbude noch für den Single-Haushalt ist das in irgendeiner Art und Weise für jemanden, der, sag jetzt mal, das nicht für die nächsten 30 Jahre plant, ist das einfach de facto unbezahlbar, weil es keinen Sinn macht. Und ein Großteil ist davon bestimmt die Aber ich finde das interessant, weil das zeigt ja sozusagen, dass du einen gewissen Status brauchst, also nicht im Sinne von Hierarchie in der Gesellschaft, sondern einen gewissen Lebensabschnitt brauchst, also Eigentum beispielsweise, stelle ich mir sinnvoll vor, ja. Oder Settlement, also in irgendeiner Art. Oder einfach Platz, ja. Um sozusagen dir das, um das sinnvoll zu machen. Ja? Du willst doch einfach nicht in eine Mietswohnung einfach so viel Geld investieren für einen Einbaumöbel, was nur für diese spezielle Einbausituation passt. Klar, natürlich. Passt. Das ist ja einfach, aber das gilt ja grundsätzlich für günstige als auch teure Einbaumöbel. Ja, ja. Die Frage ist, was spricht sozusagen gegen das, hey Schreiner, mach mir mal für eine Menge 1000 Euro irgendein Möbelstück? Naja, weil es einfach für so, wenn es eine 0815-Situation ist, wo du einfach ein Standardregal auch hinpassen kannst, gibt es halt einfach eine ausreichend große Auswahl an Produkten, die auch akzeptabel sind. Wo du einfach sagst, der Mehrwert. Also der Schreiner kommt sozusagen nur in Frage, wenn du eine Sonderlösung Anforderung hast. Eine Sonderlösung. Ich brauche was Spezielles, ja. Pass auf, Folgendes. Ich habe hier oben im Wohnzimmer, kann ich euch nachher zeigen, es gibt von Ikea so ein Regal. Früher hat es ich weiß gar nicht, aber jetzt heißt es Kallax auf alle Fälle. Und es hat genau Expedit, genau. Und das hat, jeder kennt es, außen den dicken Rahmen rum und diese quadratischen Felder innen drin. Gibt es in Vierer im Streifen, als Achter, als Sechzehner. So, und das ist die optimale Größe, um da Schallplatten drin zu stellen. Die passen genau von der Größe her wunderbar rein. Aber Problem an der Sache ist, das Standard Verstärker, CD-Player, Rack etc. ist breiter als dieses eine Element. Oder dieses frei. Das heißt, ich kann einen normalen Verstärker in Größe von 48 cm oder was, bringe ich nicht da rein. So. Jetzt bin ich auch hergegangen und habe zwei verschiedene Möbelschreiner an, weil ich eine spezielle Vorstellung hatte, dass ich meinen Verstärker und alles da reinbringe und so, habe ich bei zwei verschiedenen Möbelschreinern angefragt, im Prinzip dieses Ding abbilden, nur mehr oder weniger. Das mittlere Teil breiter. Das mittlere Teil breiter, und ich wollte halt noch eine Klappe irgendwie, dass ich das vorne runterfahren kann. Hätte mich das günstigere Angebot war bei 900 Euro, das teurere Angebot war bei 1200 Euro. So, dieses Ding, wie es oben steht, vom Ikea, kostet dich ich glaube, in der 8er-Version kostet es 54 Euro. Und wir sind jetzt einfach bloß, ich bin mit dem Hardy gemeinsam hergegangen, wir haben eins von diesen Kreuzen, das da drin ist, um 90 Grad gedreht und haben eins der Bretter rausgelassen. Und dann habe ich damit habe ich eigentlich genau die Lösung erreicht, mehr oder weniger, die ich haben wollte, aber für halt ein Zehntel von dem Preis. Und das ist halt, wie gesagt, schwierig. Ein 20stel eigentlich. Also wieso, was für 20stel? Na, 554 Euro und die also 54, ja genau, ja, du hast schon recht, ja. Und das ist halt irgendwie, ich verstehe schon, dass das auch für einen Handwerker dann schwierig zu verargumentieren, der Mehrwert schwierig zu verargumentieren ist. Hm. Ja, ja, klar. Aber dieses Ding halt an sich, dieses Regal, das ist halt irgendwo hergestellt. Das ist halt auch nicht bei uns hier hergestellt. Naja. Gut, ist die Frage, wo der Schneider seine Furnierplatten machen lässt. Der lässt sie vielleicht auch in Polen machen. Also ich glaube halt einfach der Punkt, ich glaube, jeder von uns hätte gerne individuelle Möbel und würde sich gerne beim Schreiner was anfertigen lassen. Die Frage ist halt, kannst du dir das leisten? So, und das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, zeigt ja, dass sich der Otto-Normalverbraucher, selbst wenn er Besserverdiener ist, eigentlich in den seltensten Fällen sowas leisten kann. Oder er muss es halt wirklich sagen, ich investiere jetzt in etwas, was ich die nächsten 20 Jahre nutze. Also ich zum Beispiel, ich sage, ich lasse mir jetzt hier ein Massivholzbett bauen und das Bett ist es einfach für die nächsten 20 Jahre. Dann kann man das für irgendwie verargumentieren. Aber auch Möbel sind für mich bis zu einem gewissen Grad halt einer gewissen Mode unterworfen. Und dann ist es halt einfach so, okay, dann kaufe ich halt eher dann alle 5, 6 Jahre was Neues. Für mich ist auch so ein Klassiker-Beispiel, wobei das ein anderer Hintergrund ist, aber letztens mit meiner Freundin habe ich mich länger unterhalten. Die hat so einen, wie sagt man denn, was für ein Bett ist das denn? Boxspringbett. Ja. Und da hat sie mir gesagt, dass die Matratze doch sage und schreibe 1000 Euro gekostet hat. Ich sage, bist du wahnsinnig oder was? Für eine Matratze 1000 Euro auszugeben? Wo ich halt immer die Devise verfolge, ich kaufe halt irgendwie eine günstige Matratze, irgendwie meine Matratze 160 breit, hat halt irgendwie, das war das zweitteuerste, das zweitgünstigste Modell beim IKEA, keine Ahnung, 150 Euro. Und ich sage, hey, nach 3, 4 Jahren ist das Ding eh so voll gefurzt und hast du nicht gesehen, voll geschwitzt, ja. Da will ich eh was Neues haben, bevor ich da jetzt irgendwie 1000 Euro ausgebe, dann mache ich alle drei, vier Jahre neu, ja. Wobei bei einer Matratze kommt schon auch, hängt schon auch. Ja, klar, wenn du kaputten Rücken hast und so. Genau, ja, ob du selber auch auf dem Boden einfach. Ja, ich kann halt auf dem Boden schlafen, ja, notfalls, ja. Also ich muss ja gestehen, dass wir, sag jetzt mal, das Bett, das wir jetzt oben haben, das ist immer noch so ein 1,40 Meter Bett, das habe ich 2002 gebraucht, gekauft und die Matratze ist immer noch die gleiche und ich hatte noch nie ein Problem damit und ich schlafe da bombig drauf und also ich bin bestimmt, also wir stehen immer davor und sagen, überall sind diese Matratzenschleuderpreisangebote, 1000 Matratzenläden in einer Straße. Und ich habe gesagt, wer kauft denn dauernd diese ganzen Matratzen? Ja. Irgendwie. Und wir waren aber jetzt auch, wir kriegen jetzt ein neues Bett und haben da auch Matratzenprobe gelegen. Ich habe mich auf die erste Matratze draufgelegt und habe mir gedacht, passt, nehme ich. Das ist mal die nächste. Ja, auch gut. Pass auf, alles gut. Ja, und die haben aber, da hat die Verkäuferin, ich meine, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber die hat zum Beispiel gesagt, diese Boxspringbetten da, oder, dass die halt, je nachdem, ob du Seitenschläfer bist oder Bauchschläfer oder was, dass das halt dann unter Umständen einen massiven Unterschied ausmacht, weil du anscheinend da so individuell einsinkst, dass wenn du Bauchschläfer bist, dass du da mit der Fresse irgendwie so drin hängst. Du hast keine Luft mehr. Also für mich kam das sowieso nicht in Frage, weil, wie gesagt, also für mich so eine 54-Euro-Matratze oder was vollkommen tut. Also, ja. Das ist halt bei mir auch der Punkt, ja. Also. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe so eine Kompaktanlage oben stehen. Mhm. Die habe ich, seit ich in der 8. Klasse war, also schon eine ziemliche Zeit lang. Und dieses Ding, das Kassettendeck ist kaputt. Und ich würde dieses Kassettendeck gerne reparieren lassen. Nicht, weil diese Anlage per se so hochwertig ist, aber weil ich diese Anlage. Nostalgischen Wert. Nee, auch nicht. Sondern weil ich diese Anlage inklusive zugehöriger Fernsteuerung. Und diese Fernsteuerung hat, ich glaube, fast 30 Tasten oder was. Ich kann dieses Ding einfach komplett im Dunkeln blind, ohne auch nur ein Licht anzumachen, komplett bedienen. Und ich will das nicht loswerden, weil bei dir weiß ich es eigentlich, Wastel, du hast schon diese Verbindung zu diesen Dingen, ja? Also du bist schon so ein analoger Typ. Ich weiß, du magst gern Sachen anfassen, riechen, erfahren. Nee, du bist einfach, das würde ich jetzt eher, das, was er jetzt gerade beschrieben hat, würde ich eher so als Gewohnheit. Er will auf was ganz was anderes hinaus. Ich habe einfach diese ganzen Verbindungen zu den Dingen nicht. Also ich habe nicht irgendwie, ich habe auch einen alten CD-Player bei mir stehen, aber ich würde den nie mit so viel Emotion und Wert aufladen. Ich lade den, also das Ding, es ist halt einfach, also ganz ehrlich, du gehst halt abends ins Bett so mit einem Auge offen, packst du die Fernsteuerung, dein Hörspiel und dann, weißt du, das hier ist die zweite oben von links ist die Sleep-Taste und dann die Play-Taste ist hier unten und die Lautstärken-Taste ist hier. Und da muss ich nicht nochmal das Licht anmachen, irgendwie. Verstehe. Stimmt, das könnte das iPhone auch mal besser machen. Aber es bei mir auch, sind es auch ganz wenige. Wenn du bist, hast du das? Nee. Auch nicht, ne? Ich bin gerade überlegen, was ich für einen Gegenstand hätte, an dem ich wirklich so einen nostalgischen, dem ich so einen nostalgischen Wert beimesse. Ich hätte nämlich auch gesagt, dass du eigentlich da nicht der Typ für bist. Nee, bin ich auch gar nicht. Ich bin jetzt gerade überlegen, was. Nö, mir nichts einfallen. Ich werde es so gern. Aber ich habe das nicht. Jetzt sind wir schon wieder an diesem Punkt, was du wieder gerne willst. Was du immer willst. Was du willst immer das, was du nicht bist. Immer gerne wärst und nicht abbilden kannst. Ja. Jo. Ja, aber. Keine Ahnung, ihr kennt dieses, von wem ist denn das hier? Glasperlenspiel oder wie heißen die anderen da aus? Geiles Leben. Nein, nicht geiles Leben. Die anderen Dinge, die du nicht brauchst, Lied. Trenn dich von allem. Wer ist es? Silbermond. Hier? Silbermond, ja, genau. Aber ihr wisst, welches Lied ich meine. Ja. Der Jens noch nicht. Nein, da klingt noch nichts. Bin da auch nicht. Eines Tages fällt dir auf, dass du die Dinge kein Ballast, gar nicht, so, kein Ballast genau. Ja, oder irgendwie sowas irgendwie. Ja. Und das natürlich geht es ein Stück weit. Ist klar, dass du bestimmt jeder hat da irgendwie leichtes Gepäck heißt sein jetzt, glaube ich. Päckchen irgendwie von 1000 Dingen, die er vielleicht auch gar nicht braucht. Aber wir haben, bevor wir jetzt umgezogen sind, wir haben halt wirklich auch radikal ausgemistet und keine Ahnung, ich bin gar nicht so unbedingt der Typ, der sich nicht von Dingen, die sich aus seinem Leben verabschiedet haben, auch verabschieden kann. Aber viele Dinge haben sich halt irgendwie noch nicht verabschiedet und deswegen kann ich sie vielleicht auch noch nicht rausschmeißen. Mhm. Aber ich bezweifle, dass nicht vielleicht auch bei dem einen oder anderen irgendwann der Punkt kommen wird. Also, Ja, aber das ist für mich auch eine separate Diskussion. Also dieses, du sagst ja so, wie sagt man so schön auf Englisch, so sentimental value, das ist ja dann häufig auch irgendwie an was anderes gekoppelt. Das sind ja dann weniger Dinge, die du reparieren kannst, sondern das sind dann halt, ist vielleicht die CD-Sammlung oder das ist Gott weiß was, ja, was du behältst. Auch wenn du weißt, okay, das nutze ich eigentlich nie wieder, dann willst du es trotzdem nicht wegschmeißen, ja? Die CD-Sammlung ist ein guter. Ja, weil zum Beispiel Punkt, CD, also ich habe zum Beispiel bei mir, hatte ich ja heute Abend schon mal zu dir gesagt, ich habe über 1000 CDs gehabt, ich habe früher CDs gekauft, wie ein großer. Ja, ich habe hier kofferweise CDs neben drin. Ja, ich habe waschbüttenweise CDs. Die liegen bei meinen Eltern irgendwo im Keller rum, ja. Ich tue die bloß deswegen nicht weiter, weil du einfach de facto nichts dafür kriegst. Nee. Und dafür, dass ich sie einfach nur in Müll schmeiße, denke ich mir, da kann ich sie auch behalten. Ach, lustig, ich wäre da eher der Müllschmeißer-Typ. Ja, keine Ahnung, bei anderen Dingen schon, aber irgendwie, weiß ich nicht, da hast du halt dann, weiß ich nicht, dir jahrelang nach gewissen Kriterien. Hast du noch diese Alu-Koffer? Ja, hast du die? Das sind, ich glaube, ich habe 5 oder 6 von diesen Alu-Koffern und ich habe auch oben, ich habe auch viel, glaube ich, bestimmt, weiß ich nicht, 25 CDs, die ich auch auf Platte mittlerweile habe. Ich glaube, ich habe einfach halt viele Dinge von früher einfach abgekappt. Ja, wenn ich mir das jetzt so anhöre, ja, kommt es mir wieder ins Hirn, wie der Wastel früher so als DJ irgendwie vor seinen CD-Koffern stand und da rausgesucht hat, schon eine coole Sache irgendwie, ja. Na gut, aber die Argumentation aber noch eine andere, weil das war irgendwie eine, weißt du, wenn du Dinge nicht weißt, sondern intuitiv irgendwie. Ja. Weißt du, die CD da oben rechts. So. Naja, das ist auch so eine, wie heißt denn das, wenn du nicht Gefühle, sondern wenn du Sinneswahrnehmungen auf eine komische Art und Weise koppelst, dass Lieder Farben haben zum Beispiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Also bei mir haben halt einfach manche Lieder haben halt die Farbe gehabt, wie Synästhesie. Genau. Wie die halt auf der CD zum Beispiel abgebildet sind. Und das kannst du halt mit digitalen Tracks einfach nicht in der gleichen Art reproduzieren. Ja, ja, ja. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass ich da komplett drauf angewiesen gewesen bin, aber es hat viele Dinge vereinfacht. Tja, was lernen wir da draus? Wir sind nicht so die Reparaturfritzen und nur bedingt Nostalgiker. Interessant wäre, dass ich viele Dinge gerne selber reparieren können würde, es aber nicht kann. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich hat das ja total irgendwie mit mir selbst zufrieden gemacht, als ich, wenn wir mal so von handwerklichen Dingen sprechen, habe jetzt mal so mein Fahrrad selbst repariert, so dann wirklich nur so Kleinigkeiten, so, also so Schlauch tauschen und so weiter, wo ich immer so gedacht habe, keinen Nerv zu. Ich fand, das hat schon was ziemlich Befriedigendes, wenn du sowas selbst irgendwie machst, auch wenn das nur Kleinigkeiten sind oder auch jetzt eine Küche aufbauen. Hat echt so am Anfang gedacht, Küche aufbauen, so mit Ausschneiden, so. Und dann hat es nachher aber gut geklappt. Das hat schon irgendwie was eine gewisse Zufriedenheit stiftet, wenn du so in der Lage bist, so kleine handwerkliche Tätigkeiten. Ich glaube, das ist ein Teil des IKEA-Verkaufsstils, bin ich mir sicher. Dass du deine Möbel. Selbst, ich habe Feuer gemacht. Möbel selbst zusammengebaut. Ja, aber das hat irgendwie was, ja. Auch wenn du fluchst, dass es kein richtiger Imbus, sondern bloß die IKEA-Kurbel ist. Aber ja, deshalb, ich hab mir lustigerweise, wisst ihr, was ich mir dieses Jahr zu Weihnachten gewünscht habe von meinen Eltern? Christkind, bitte. Vom Christkind. Das Christkind. Wir wollen die Leute nicht die Liste. Das Christkind schenkt mir dieses Jahr einen Werkzeugkoffer. Oh. Also einen richtigen. Sondern wenn ich jetzt hier so ein Haus hätte, ja. Also ich habe, ich würde jetzt gleich erstmal hier die Wand einreißen. Ich hätte wahrscheinlich hier komplett einmal Werkzeugset und alles am Start und dann wird es richtig losgehen, ja. Okay. Also hatte ich nie den Trieb zu, aber irgendwie sage ich jetzt, nee, ich brauche jetzt mal hier richtig Werkzeug und so, ja. Okay. Weil es einfach, irgendwie macht das schon Spaß, ja. Und wenn du wie wir so eher nur so den ganzen Tag im Büro rumfrickelst, hat das schon eine gewisse stiftet das Zufriedenheit. Dann aber auch ordentlich Feste und Makita, oder? Ja, ja, ich habe schon gesagt, okay. Wenn schon, dann schon, ne? Also Makita habe ich jetzt. Ich hab mir da drüben zum Beispiel, also ich stehe, das mag jetzt natürlich auch irgendwie da in diese Dings rein, aber ich stehe zum Beispiel total drauf, wenn ich mir Sachen überlegt habe und dann funktionieren die hinterher so. Das ist halt so. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, hat schon der Hannibal immer gesagt. Das ist wirklich. Also, ich habe mir oben eine Steckdose am Esstisch machen lassen, die eine eigene Sicherung hat. Also, schlicht und ergreifend, mein Gedanke dahinter war: Naja, du hast mir irgendwie Leute da, hast da zwei Raclette-Öfen mit irgendwie 1000 Watt jeden dort, dann will ich das nicht auf der gleichen Sicherung haben, wenn irgendwer einen Lichtschalter anmacht, dass die Sicherung furzt. So. Jetzt hatte ich aber schon gleich nach dem Einzug den Punkt, dass ich, um Lampen zu montieren, machst du die Sicherung von der Lampe raus, aber ich habe noch meine kleine separat gesicherte Steckdose und dann stehst du dort und so ausgezeichnet. Und das ist dann so, du hast dir das. Da hat sich jemand mal richtig gute Gedanken gemacht. Und das da hat sich jemand was bei gedacht. Ich. Okay, und, ja. Und das bereitet, also das ist so, ich will nicht sagen, dass das eine handwerkliche Tätigkeit ist, das wäre etwas zu weit gegriffen, aber das ist natürlich so Sachen, du planst es und es funktioniert und das ist schon auch schön. Also. Ja, das ist ja dieses, also warum gibt es überhaupt so viele Heimwerkermärkte und so weiter? Ich glaube halt, dass einfach nur ein Bruchteil wirklich der Dinge, die da gekauft werden, wirklich benötigt werden. Aber ich glaube, viele finden es halt irgendwie geil, ja. Und dann so ein bisschen rumzufrickeln, ja. Und zu machen, zu tun, ja. Können wir das nächste Mal über die Sharing Economy nochmal reden, dass es eigentlich langt, wenn einer in der Straße eine Bohrmaschine hat. Ist es halt, ja. Aber jeder hat halt irgendwie die voll aufmunitionierte Werkstatt. Ja. Da weiß ich ja, von wen ich mich für den nächsten wenden kann, wenn ich mal irgendein Werkzeug brauche. Geht richtig was, ja. Kinder, heute kommt Onkel Kai wieder mit seinem Werkzeugkoffer. Bob the Builder. Ja. Nur so ein Stringtanger an, aber diesen Werkzeug dazu. Und so ein Bierholder. Genau. Und dann geht's rein. Ja, Männers. Ich hab nichts mehr. Danke, ich bin durch. Ja, normalerweise hätte ja der Joe um die Zeit immer noch ein Thema. Ja, so wie immer halt. Ja. Ist ja auch schon spät am Abend. Wir müssen der Mann der tausend raus. Themen. Also von daher. Mach mal den Deckel drauf. Machen wir den Deckel drauf. Mhm. Auf dieses Jahr. Wir wünschen allen Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Was heißt auf dieses Jahr? Wolltest du nicht einen Jahresrückblick noch irgendwie machen? Ich wollte einen Jahresrückblick machen. Jahresrückblick oder halt den, ja, Jahresrückblick kann ja auch noch zum Beginn des neuen Jahres. Haben wir in den letzten Jahre auch immer gemacht, ja. Ja, müssen wir gleich mal offline nochmal diskutieren, wann wir das vielleicht machen könnten. Wäre ja eigentlich ganz schön, ja. Ja. Also man hört auf jeden Fall noch im frühen Januar von uns, würde ich mal behaupten, ja. Vermutlich, ja. Vermutlich. Oh, der alte Mann hier. Der bewegt sich schon so schlecht. Ich? Schon so zäh. Alles Zipperlein hier. Ja, man hat's nicht leicht. Also, macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüssi.